Ich bin wieder mal vom Sozialreferat eingeladen worden und ist ja nicht das erste Mal. Und wir machen da so eine kleine Reihe zu den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Heute also zu dem Thema Politologie. Der Termin ist ein bisschen unglücklich, weil gleichzeitig in dem Nebenhörsaal eine Vollversammlung läuft, wo eine ganze Menge Leute sind, aber es hilft ja nichts. Das wird auch wahrscheinlich jetzt bald vorbei sein da drüben, aber es sind ja auch Leute hierher gekommen, die sich um das andere gar nicht gekümmert haben. Insofern kann man da jetzt irgendwie keine gute Rücksicht drauf nehmen. Was vielleicht zu sagen wäre zu der Vollversammlung und dem Ganzen, der Aufregung, die, man möchte das sagen, an den Unis sozusagen in einem regelmäßigen Rhythmus Tradition hat. Also in einem Studentenleben muss doch mindestens mal ein Streik gewesen sein. Und da sind jetzt wieder, der Hörsaal hat ungefähr dieselbe Größe oder sogar größer und es sind jedenfalls knallvoll, das Ding. Viele Leute kritisieren und beklagen die Studienbedingungen, die Umstellung aufs Bachelorstudium, Studiengebühren, wenn sie kommen und Ähnliches. Aber gegen den Scheiß, den sie studieren müssen, haben sie alle überhaupt nichts. Eigentlich muss man sagen, die empören sich geradezu im Namen der Fächer, die sie doch lieber besser, intensiver, tiefgehender studieren möchten, als man sie lässt. Dieses hier soll einen anderen Zweck haben. Es soll ein bisschen ein paar Argumente liefern zu der Frage, was lernt man denn eigentlich im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Studium? Beziehungsweise, was für eine Wissenschaft ist denn das? Also richtig eine inhaltliche Auseinandersetzung, die zu dem den Urteil über darüber fällen soll, ist denn das überhaupt wert, gelernt zu werden? Und da will ich auch noch eine Abgrenzung machen. Alles lange vorweg, ehe ich auf die Politologie zu sprechen komme. Eine Abgrenzung, die ist derart. Es gibt ein öffentliches Urteil, es gibt ein allgemeines Urteil. Was an der Uni betrieben wird, ist Wissenschaft. Was Hochstehendes, was Objektives. Da gibt es Verfahren, wie man beweist, dass das nicht willkürlich ausgedacht ist, wie man empirisch zeigt, dass es für die Ideen, die man da so hat, auch Korrespondenzen in der Welt gibt und so weiter. Wer dagegen ist, ist Ideologe. Wer den bürgerlichen Staat kritisiert, wer die kapitalistische Wirtschaftsweise kritisiert, mag respektable Motive haben. Vielleicht ist er für den Frieden, vielleicht ist er für die Unterprivilegierten. Aber jedenfalls ist man sich sicher, das ist eine Ideologie. Die Wissenschaft an der Uni ist keine. Ich möchte ein paar Argumente liefern dazu, dass es sich mehr umgekehrt verhält. Ich möchte zeigen, dass was wir zu sagen haben zu dieser Wirtschaftsweise und zu der Herrschaftsform, die dazugehört, ist unvoreingenommenes wissenschaftliches Urteilen. Und was an der Uni passiert, ist voreingenommenes, parteiliches Denken, deswegen die Überschrift, kein Nachdenken über den Staat, sondern ein Nachdenken für den Staat, ist die Behauptung. Dabei ist der Umstand übrigens, dass Wertungen rauskommen, anders als das dieser Max Weber gesagt hat, vollkommen unwichtig und selbstverständlich. Dass also am Schluss eine Wertung steht, ist nicht der Punkt. Man kann etwas erkennen, verstehen, wie es funktioniert, worum es dort geht. Und deswegen, weil man es verstanden hat, dagegen sein. Meinetwegen die Nazi-Herrschaft, da weiß es ja jeder. Aber auch die katholische Kirche. Wird der eine oder andere sagen, wenn man kapiert hat, wie das funktioniert, dann ist man nicht mehr dafür. Und andere Sachen, da kann man gar nicht dafür sein, wenn man sie kapiert hat. Der Unterschied liegt also nicht darin, dass marxistische Theoretiker diesen Staat ablehnen, sondern und Politologen an der Uni ihn befürworten, ausdrücklich für die Demokratie Partei ergreifen, sogar Politikberatung machen, und das heißt ja eindeutig, der Sache, die von den Trägern der Macht betrieben wird, aufhelfen und die verbessern wollen. Der Unterschied liegt nicht darin, oder der Unterschied der entgegengesetzten Wertung ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob die Wertung Ergebnis der Erkenntnis ist oder die Erkenntnis Ergebnis der Wertung. An dem hängt der große Unterschied, ob die Einsichten zu einer praktischen Stellung führen oder ob die praktische Stellung die Einsicht regiert. Die Behauptung ist, die politische Wissenschaft, wie übrigens viele andere auch an der Universität, ist von letzterem Charakter. Da führt der politische Wille, für diesen Staat zu sein, zu dieser Sorte Nachdenken über ihn. Und nicht das Nachdenken über einen Staat, das unvoreingenommene Nachdenken über einen Staat, zur Parteinahme für die gute Sache, die er erkanntermaßen wäre. Was zum Beispiel auffällt, wenn man heute an der Universität studiert, ich habe auch, das sage ich gleich, von den Leuten hier am Fachbereich, von einem Professor Bodenstein und einem Herrn Bolle, so ein bisschen Leseproben gekriegt. Da komme ich im Laufe der Zeit mal drauf zu sprechen. Vorweg geht es nicht so gut. Weil wenn man grundsätzlich über so ein Fach reden will, dann redet man eigentlich notwendigerweise über das, was im Grundkurs kommt. Die ersten prinzipiellen, die Grundlagen, die Grundprinzipien des Fachs. Was ich jetzt sagen wollte war, wenn man heute in so eine wissenschaftliche Lektüre einsteigt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber jedenfalls, es befällt einen in der Regel tödliche Langeweile, weil alles dreimal dort steht. Erst geht's los mit einer methodischen Vorbemerkung. Und da kriegt man dann gesagt, welche Absichten der Autor hatte und mit welchen Werkzeugen er auf die Sache losgehen wollte. Im Grund, wenn man es genau liest, steht schon alles drin. Aber unter dem Titel, unter dem Tenor, das wäre jetzt bloß die Absicht gewesen, noch nicht der Beweis. Hinterher wird dann das Nachdenken von den methodischen Vorbemerkungen gelenkt und geleitet, sodass dann hinterher der Beweis, der Vollzug der Vorurteile ist, die man im ersten Vorkapitel unter dem Stichwort, das ist bloß die Absicht, eingeführt hat. Und jetzt will ich mal anfangen, ich habe den Zitatezettel da vorbereitet. Ehe man über den Gegenstand der politischen Wissenschaft spricht, kriegt man gesagt, wie man sich mit ihm befassen soll. Also ehe es reingeht ins, jetzt kommt mal Stoff über die Politik, ehe es damit losgeht, kriegt man gesagt, wie man die Sache zu betrachten hat. Der erste Absatz steht fast in jedem Buch der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Man unterrichtet den Menschen darüber, dass das nicht Natur ist, worüber es jetzt geht. Und es soll nicht einfach heißen, naja, da schau her, nicht Natur, sondern was Gesellschaftliches, könnte man ja sagen. Sondern es soll immer gleich heißen, also muss man es auch anders als die objektive Naturwissenschaft betrachten. Also kann man es nicht unvoreingenommen, objektiv, sachlich einfach zur Kenntnis nehmen, womit man es zu tun hat und sich dann einen Begriff davon machen. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft erläutert ein Stamen, heißt er, glaube ich, Theo Stamen. Insgesamt sind meine Zitate alle nicht mehr taufrisch. Aber ich wollte halt nicht alles nochmal lesen in der heutigen Fassung. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft könnte man zunächst allgemein als politische Realität bestimmen. Diese politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie sich qualitativ grundsätzlich von den Realitäten unterscheidet, die zum Beispiel Objekt der Naturwissenschaft sind. Oder anders gewendet, für die Politikwissenschaft, aber nicht für sie allein, sondern eigentlich für alle Sozialwissenschaften als Wissenschaften vom Menschen gilt, dass sie sich in ihrem Erkenntnisprozess nicht auf Gegenstände der Natur, es ist noch immer kein Fortschritt passiert, auf einfache Tatsachen der natürlichen Außenwelt bezieht, wie das bei den Naturwissenschaften der Fall ist, sondern dass sie es je und je mit einer von den Menschen durch gesellschaftliches oder kollektives Handeln bewirkten oder von ihnen durch gemeinsame Anstrengungen erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat, mit einer Realität also, die in ihren vorfindbaren und beschreibbaren Strukturen objektiv und durch den ihr durch die Menschen verliehenen Sinn subjektiv zugleich ist. Man könnte insgesamt sagen, man braucht sich mit nicht aufhalten. Ja, wenn man sich mit der gesellschaftlichen, und das ist zum Beispiel auch der Staat, befasst, dann hat man es nicht mit was Natürlichem zu tun, sondern mit was, was irgendwie durch Menschen gemacht ist. Kann schon sein. Übrigens, durch Menschen gemacht ist auch die jetzige Ordnung im Irak. Die Menschen waren halt die amerikanischen Soldaten. Also man muss mal sehen, durch Menschen gemacht heißt nicht gleich was Wunderbares und was, wo ein riesen Konsens und ein gemeinschaftlich kollektives Handeln und so zu. Von Menschen gemacht heißt halt irgendwas, was nicht von Natur aus so war. Gut, mag sein, aber deswegen soll man es nicht als einfach eine vorfindbare und beschreibbare Realität nehmen, sondern immer als etwas, das einen Sinn hat. Jetzt, auch da muss man noch sagen, ja, wenn Sinn so gemeint sein soll, das hat irgendeinen Zweck. Das liegt nicht rum wie ein Stein, das ist nicht einfach vorhanden und in die Welt gekommen wie ein Stein, sondern das hat irgendeinen Zweck, ist nichts gegen einzuwenden. Nur Sinn ist ja immer schon ein bisschen was anderes als Zweck. Sinn hat immer schon vorweg die Bedeutung guter Sinn. Sinn hat die Bedeutung etwas, was die Menschen als etwas Bedeutendes, als etwas für sie Wichtiges, als etwas, was in ihrem Sinn ist, interpretieren. Wenn man der Seite folgt, dann hat man jetzt die Pflicht zur Parteilichkeit für einen Staat zu sein, schon in dem allerersten Ding, weil es nicht Natur ist, muss man für ihn sein. Aber es ist damit nicht fertig. Übrigens vielleicht ein Punkt, den ich noch vorwegschieben möchte, aber der kommt später nochmal. Es fällt schon auf, der konstituierende Gegenstand der Politikwissenschaft ist was? Die politische Realität. Also Staatswissenschaft, die Wissenschaft vom Staat, was der ist, wollen Sie alle schon gleich gar nicht sein. Früher schon. Es gab früher mal die Staatswissenschaften und die hatten auch ein Schild in der Uni, Staatswissenschaften und so weiter. Und davon hat sich die Politologie, die Politikwissenschaft entfernt. Denn Staatswissenschaft, das wäre, man möchte fast sagen, das wäre zu viel Bekenntnis zum Herrschaftscharakter dieser Institution. Heute möchten wir es ein bisschen anders sehen. Ich komme dann später noch drauf, was das bedeutet, dann politische Realität oder der politische Prozess ist dann der bevorzugte Gegenstand des Faches. Der Staat selber jedenfalls, der wird eingeebnet und untergemanscht unter politischer Prozess und der ist viel mehr als der Staat. Jetzt kommt. Das erläutert er eben jetzt gerade, was da zu machen ist, damit man den so richtig versteht, den Staat. Für unseren Zusammenhang wesentlich ist die Möglichkeit einer weiteren Differenzierung dieser politischen Realität. entsprechend der ihr eigentümlichen Verschränkung von subjektiven und objektiven Elementen in politische Praxis, in politische Institutionen, das wären jetzt dann die Einrichtungen des Staates, die politischen Institutionen, und in Praxis wie Institutionen normierende und der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realität sinngebende politische Ordnungskonzeptionen oder Ideen, die auf konkreten Erfahrungen der Menschen und ihrer interpretativen Verarbeitung beruhen. Eine politikwissenschaftliche Analyse der politischen Realität, die ihrem Gegenstand gerecht werden will, kann nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren und gleichsam als Selbstständiges traktieren. Sie muss der prinzipiellen Einheitlichkeit der politischen Realität und damit des unaufhebbaren Bezugs der drei Elemente aufeinander im Lebensprozess der Politik eingedenk bleiben, will sie die politische Realität nicht gründlich verfehlen. Politische Institutionen lassen sich demnach als Regelsysteme kommunikativer Art, als durch und ausgebildete Ensembles von sprachlich vermittelten, intersubjektiv geltenden Regeln verstehen, die politische Praxis bestimmen und die ihrerseits wieder von konkreten, ebenfalls durch sprachliche Vermittlung zur intersubjektiven Geltung gelangten Ordnungskonzeptionen abhängig sind. Da schwirrt jedem der Kopf, das ist nichts Besonderes. Warum schwirrt einem der Kopf? Weil dieser Autor noch eher ein Wort zum Gegenstand sagt, darüber aufklärt, was man jedenfalls nicht darf. Er sagt, man darf keinesfalls eines der drei Elemente, und das, die drei Elemente, ich sage es nochmal, sind die politischen Institutionen, die politische Praxis, jetzt sagen wir mal sowas wie das Handeln der Funktionsträger des Staates oder die Tätigkeit der Parteien, und das dritte Element, die sinngebenden Ordnungsideen, mit denen das Ganze verstanden, gedeutet und gebilligt wird. Alles das darf man keinesfalls isoliert betrachten. Und das ist sehr lustig. Wenn die drei Sachen so schön zusammenhängen, wie er sagt, dann würde doch eine isolierte Betrachtung auf den Zusammenhang auch stoßen müssen. Dann müsste man doch, wenn man den Staat für sich nimmt, auch sehen, ja, und wie tritt der jetzt zu den Regierten in Beziehung und wie handeln die miteinander, wenn sie denn miteinander handeln? Oder die Ordnungsideen, die dem Ganzen Sinn geben, also das Ganze als von den Menschen durch ihre Erfahrungen gebildete Deutungen, die das Ganze dann als sinnvoll und gut auffassen. Wenn man die für sich nimmt, dann müsste man an ihrer Erläuterung, Politologie wäre ja selber so ein Fall von einer sinngebenden Deutung, dann müsste man an ihr, wenn man sie für sich betrachtet, doch auch rauskriegen, erstens, was es mit dieser Deutung auf sich hat, zweitens, ob sie zu der Sache überhaupt passt, die sie deutet, drittens, ob sie eine richtige Deutung der Sache ist. Also wenn überhaupt was wissenschaftlich ist, dann ist es, dass man irgendwas, was ein existenter Gegenstand ist, dass man den für sich untersucht und dann zeigen sich schon die Beziehungen, die er zu anderem hat. Aber hier kriegen wir gesagt, wir stehen in der Pflicht, wenn wir die politische Realität, übrigens das Ganze ist vollkommen argumentlos, das ist richtig wie ein gesetzlicher Erlass. Der Autor sagt, wer die politische Realität richtig verstehen will, muss es so und so machen. Warum? Steht gar nicht da. Und wenn man das für ein Argument nimmt, dann muss man sagen, steht wieder vorne und hinten dasselbe. Damit man die politische Herrschaft als einen kommunikativen Prozess zwischen oben und unten auffasst, damit man das tut, muss man ihn als kommunikativen Prozess zwischen oben und unten auffassen. Als Argument ist es eine Tautologie, es ist einfach die Vorschrift, damit man die politische Realität nicht gründlich verfehlt, so wie er will, dass man sie sieht, muss man den Staat und seine Legitimationsideologien und den Verkehr der politischen Herrschaft mit dem Volk alles in einen Topf schmeißen und immer zusammendenken. ist so, die politische Wissenschaft, wenn sie anhebt, jetzt ist also Schluss mit der Vorbemerkung und dem methodischen Auftrag, der in ihr steckt, politische Wissenschaft, wenn sie anhebt, ist sich durchaus dessen bewusst, dass sie als Fach von was Heiklem handelt. Von Herrschaft, von Macht, von dem Unterschied zwischen den Menschen, wo die einen was zu sagen haben und die anderen zu gehorchen haben. Es ist ihnen klar, dass sie von einem Feld handeln, in dem manche die Entscheidungen über das Leben anderer fällen, über das, was ihnen zukommt, über das, was sie an Rechten und an Pflichten haben. Und andere, wenn ihnen das nicht passt, im Prinzip und erstmal eine unmaßgebliche, abweichende Meinung haben. Dass zur Staatlichkeit ein Gewaltmonopol gehört und das Gewaltmonopol immerhin das Wort Gewalt beinhaltet. Also, dass da draufgehaut wird, dass man da keine Abweichungen zulässt. Dass Zwang herrscht. Alles das ist den politischen Wissenschaftlern durchaus geläufig, wenn sie ihr Fach eröffnen. Und alles das wäre doch eine gute Gelegenheit, sich die Frage zu stellen, ja, warum gibt's denn das eigentlich? Warum gibt es Institutionen des Zwangs, die, es liegt im Begriff des Zwangs, die Leute zu was veranlassen, wozu sie auf jeden Fall von sich aus nicht aufgelegt sind. Sonst bräuchte es die ja nicht. Damit Menschen das tun, wozu sie Lust haben oder was ihnen nützt, muss man sie offensichtlich nicht zwingen. Und wenn man sie von dem, was sie nützlich finden oder wollen, abhalten möchte oder meint, sich davon abhalten zu müssen, wäre es auch eine Frage wert, warum eigentlich? Und wie würde sie beantwortet werden müssen? Man muss sich halt anschauen, was die Verordnungen des Staats so sind. Was die Ordnung ist, die er erlässt und schützt. Und der gegenüber er Gehorsam erzwingt. Und wenn ich die Natur dieser Ordnung weiß, dann weiß ich auch, wofür das alles gut ist. Und dann kann ich mir die Meinung bilden, bin ich da dafür oder bin ich dagegen? Politikwissenschaftler registrieren die Existenz der politischen Zwangsgewalt, registrieren Zwang, und fragen sich auch, warum es das gibt. Aber nicht, indem sie den Staat, wie er geht und steht, und seine Programmatik untersuchen, sondern indem sie davon erstmal ewig weit weggehen. Indem sie die Frage verschieben, nicht, warum gibt es hier und heute eine politische Herrschaft, sondern indem sie dieser Frage eine andere unterschieben, nämlich die Frage, warum braucht der Mensch politische Herrschaft? Damit bin ich schon ganz woanders gelandet. Die Frage, warum gibt es hier und heute politische Herrschaft? Oder warum gab es im Reich des Harun al-Raschid politische Herrschaft? Kommt vielleicht zu der Antwort, weil Harun al-Raschid alle für sich arbeiten lassen wollte. Naja, das mochten die nicht gern, da musste man sie zwingen. Und es ist ja nicht so fernliegend, dass Herrschaft das Mittel derer ist, die herrschen. Dass Herrschaft ein Instrument ist, um andere zu was zu zwingen, was dem Herrscher nützt und nicht denen, die Arbeit verrichten müssen und die Früchte der Arbeit nicht ernten. Wenn ich also frage, warum gibt es hier und heute politische Herrschaft, ist die Antwort noch offen. Ich kann auch antworten wegen einem scheiß Zweck, der abgeschafft gehört. Wenn ich frage, warum braucht der Mensch politische Herrschaft? Warum hat der Mensch politische Herrschaft? Da bin ich ganz woanders. Da bin ich bei einer einer Grundkonstanten des menschlichen Daseins. Da bin ich bei der Menschennatur, da bin ich beim Überhaupt, und da kommt nur noch eine Antwort, jede beliebige Antwort führt dazu, er braucht sie. Denn die Frage hat die Antwort ja schon beinhaltet. Also es kommt es geht nicht mehr um die Gründe des wirklichen Staats, sondern es geht um gute Gründe für den Staat überhaupt. Ja, und also jeder, der Sozialkunde in der Oberschule gehabt hat, hat das irgendwann mal gelernt, und an der Universität ist die Lektion nicht so grundsätzlich anders, wenn man politische Theorie macht und die ganzen frühbürgerlichen Theoretiker durchnimmt, dann kriegt man halt die Antwort auf die Frage, warum braucht der Mensch politische Herrschaft? Und die Antwort heißt, wir danken es dem alten Hobbes, der das erfunden hat, um dem Bellum Omnium contra Omnes zu beenden, den Krieg aller gegen alle, um den Menschen aus dem Naturzustand herauszuheben, wo er in einem dauernden Kriegszustand mit seinem Nächsten ist, um ihn herauszuheben, um ihn zum Frieden zu bringen, um Frieden unter die Menschen zu bringen, braucht es eine Gewalt, damit die Leute Ruhe geben. Das ist das grundsätzlichste Argument. Die politische Wissenschaft kommt auch nie darüber hinaus im Prinzip. Und sie fängt gleich an, also sie fängt mit einer Totallegitimation an, weil der Mensch eine wilde Bestie ist, wenn man ihn lässt. Weil er raubt und mordet und seinen Nebenmann nicht in Ruhe lässt. Deswegen braucht es einen Staat. Eigentümliche Ableitung aus der Menschennatur, weil der Mensch wird hier offenbar doppelt gesehen. Man muss sich immerhin den Widerspruch dieser Idee vorstellen. Der Mensch ist eine reisende Bestie im Naturzustand und will nichts anders als dem anderen alles wegnehmen. Und dann sehnt sich dieses wilde Tier gleichzeitig nach Frieden und hat ein Riesenbedürfnis danach, dass ihm verboten wird, wozu es ihn treibt. Allein das ist unhaltbar. Das könnte jeder merken. Das ist das zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige doppelte Menschenbild. Alle Wissenschaften haben diese Konstruktion. Alle Geistes- und Gesellschaftswissenschaften haben in immer neuen Varianten diese Konstruktion, dass der Mensch ein doppeltes Wesen ist. Einerseits eine wilde Bestie und andererseits eine wilde Bestie, die es nicht mehr sein möchte. Die aber nie und nimmer einfach aufhören würde damit, wenn sie es denn nicht mehr sein will. Sondern die eine Instanz braucht, die ihr verbietet, zu sein, wie sie sein will, damit sie sein kann, wie sie nicht sein will. Immer wieder dieser in sich vollkommen unhaltbare Gedanke, die Menschennatur verlangt nach einer Herrschaft über sich. Man denkt sich so, und übrigens, ob man es dann in der modernen politischen Wissenschaft unter die Abteilung, ja, das sind die Gründungsmythen unseres Staates, die eben sind auch Sinnkonstruktionen, schöne Sinnvorstellungen, warum eine gute Sache ist. Wir wissen schon, historisch war es nicht genau so. Insofern, man muss es nicht genau auf die Goldwaage legen. Aber der Grundgedanke, dass es dem Menschen gut tut, wenn er eine Herrschaft über sich hat, weil er erstens eine Bestie ist und zweitens Frieden möchte. Den Grundgedanken überwinden sie nie. Das ist ein interessanter Punkt. Eigentlich ist es doch nicht so schwer zu verstehen, dass das Schmarrn ist, dieser Gedanke. Und es ist ja nun wirklich nicht ganz neu, die Widerlegung von mir. Dennoch, es hält sich. Dieser Gedanke geht nicht unter im allgemeinen Gelächter und jeder findet es absurd, sondern man findet es irgendwie einleuchtend. Wie kommt es? Wie kriegt man das hin? Die politische Wissenschaft tritt an ein Publikum heran und empfiehlt ihnen den Hobbes mit seinem Krieg aller gegen alle. Der Mensch ist des Menschen Wolf und wie diese Formeln dann heißen. Die Wissenschaft tritt an ihr Publikum ran und empfiehlt ihr die Prüfung dieses Gedankens in der Form eines Gedankenexperiments. Denken wir uns den Staat weg. Was wäre dann? Da käme natürlich raus, dann wäre ungefähr das, was in New Orleans ist, wenn die Polizei gelähmt ist. Bellum omnium contra omnes. Plünderungen auf den Straßen, Vergewaltigungen, das Eigentum ist nichts mehr wert und das Leben der Leute ist nicht mehr sicher. Oder vor 20 Jahren ist in New York mal das Licht ausgefallen, da war es dasselbe. Wenn die Staatsgewalt im modernen Staat wirklich ausfällt, weil die Polizei, weil quasi die Mittel der Polizei versagen, dann bricht die Ordnung zusammen. Ein wunderbarer Beweis erstens dafür, dass die Ordnung wirklich erzwungen ist. Und zweitens als Gedankenexperiment. Eine Geschichte, die trägt man an die Leute ran, denkt euch den Staat probehalber weg. Imaginiert euch das Chaos und Gewalt und Totschlag, die dann ausbrechen, nur zu dem einen Zweck, damit ihr euch den Staat dann ganz schnell wieder herdenkt. Gott sei Dank gibt es diese Zwangsgewalt, die die Menschen in Schach hält. Sonst würde ja wohl Bürgerkrieg und Unordnung auf den Straßen herrschen, wie eben kürzlich in New Orleans. Was beweist das Gedankenexperiment? Es beweist schon was. Nämlich, dass man in einer Welt des Privateigentums, wo alle Menschen Privateigentümer sind, sich also wechselseitig von der Verfügung über die, wie die alten Philosophen sagen, über die Glücksgüter des Lebens ausschließen. Wo also, was dem einen gehört, dem anderen entzogen ist. Wo also auf der anderen Seite jeder bestrebt ist, an das ranzukommen, was ihm nicht gehört. Unter den Bedingungen führt die Abwesenheit der Staatsgewalt zur Aneignung auf lauter unerlaubten Wegen. Ein Beweis steckt schon drin in dem Experiment. Eine Welt von Privateigentümern kann man ohne Staat nicht haben. Das stimmt wohl. Aber mehr beweist das Gedankenexperiment auf der anderen Seite auch wieder nicht. Es ist ein Appell. Das Gedankenexperiment ist ein Appell. Man tritt ran an lauter Leute, die Privateigentümer sind und daran nichts zu meckern wissen. Dagegen nichts einzuwenden haben. Und denen sagt man, schaut mal, wie ihr dastehen würdet mit eurem Privateigentum, wenn der Staat weg wäre. Und da sagen sie alle, nix wie her mit dem Staat. Wir wollen ihn. Bewiesen ist, eine Gesellschaft des Privateigentums kann es ohne staatliche Zwangsgewalt nicht geben. Nicht bewiesen ist, dass die Menschen als Menschen ohne Staat nicht leben können. Als Privateigentümer können sie ohne Staat wirklich nicht leben, das stimmt. Aber ansonsten, wenn kein Privateigentum ist, muss es auch nicht unbedingt die Staatsgewalt geben, die die Leute zwingt, das Eigentum des anderen zu respektieren, beziehungsweise den Versuch, das Eigentum des anderen zu erwerben, nur auf erlaubten Wegen zu beschreiten oder zu gehen, zu tätigen, diesen Versuch. Das zeigt dann aber noch was anderes, nämlich, wenn es so ist, dass es die Welt des Privateigentums ohne Staat nicht geben kann, dann ist es ja gar nicht so, dass es den Staat deswegen gibt, weil die Bürger alle Privateigentümer sind, sondern es ist so, dass die Bürger alle Privateigentümer sind, weil es den Staat gibt. Die politische Macht erlässt eine Ordnung und die definiert die Untertanen, die dieser Macht unterworfenen, als Privateigentümer. Sie zwingt ihnen die Existenz auf, die Existenzweise auf, versuche mit deinem Eigentum zu wuchern, versuche die Abhängigkeiten, die andere von dir haben, auf deren Kosten auszunutzen. Und wenn du viel hast, dann geht es gut. Und wenn du wenig hast, bloß dich selber, dann musst du halt schauen, wie das mit dem Ausnutzen geht. Dann ist die Abhängigkeit der anderen von deiner Arbeitsbereitschaft zum Beispiel auch nicht übermäßig groß, wenn es Millionen anderer mit ihrer Arbeitsbereitschaft auch noch gibt und alle gar nicht gebraucht werden. Wer natürlich riesige Ländereien besitzt, wer natürlich Produktionsmittel besitzt, der kann die Abhängigkeit der anderen von ihm gut ausreizen. Also insofern ist dann auch nicht der Staat das Rettungsmittel der Eigentümer, die ohne ihn blöd dastünden, sondern die Menschen sind Eigentümer, weil der Staat sie als das definiert und mit seiner Ordnungsgewalt Verhältnisse einrichtet, in denen die Menschen eben Eigentümer sind. Also die politische Wissenschaft hat jetzt erstmal in einem ersten Schritt. Das ist übrigens ungefähr die rechte Spalte von dem Zitatezettel von der ersten Seite. Da geht's los mit dem Hobbes in dem zweiten Absatz auf der rechten Spalte. Das muss man jetzt nicht nochmal durchnehmen. Da steht alles das drin, was ich jetzt erzählt habe. In diesem Fall im Gewand einer historischen Erzählung, nämlich der Hobbes hätte in seinem Jahrhundert diese Idee da in die Runde geworfen. Die politische Wissenschaft ist aber noch lange nicht fertig mit ihrem Grundsatzargument, der Mensch braucht einen Staat. Man hat nämlich, könnte man sagen, jetzt auf einmal zu viel eingesehen. Verständigung gegeben, die ist zu umfassend. Jetzt ist auf einmal jede politische Herrschaft gut, weil der Mensch schlecht ist. Jetzt fällt den Politologen ein. Übrigens, Politologie ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa gekommen, hat erst dann in Deutschland zum Beispiel die Staatswissenschaft ersetzt und war von den Amerikanern auch propagiert als, das ist die Demokratiewissenschaft. Da muss man wirklich sagen, also die Demokratie-Propagierwissenschaft. Jedenfalls fällt den modern geschulten Politologen ein, mit dem Hobbes hat man zu viel eingesehen. Da ist die Herrschaft zu umfassend gebilligt worden. Jetzt kommt der zweite Schritt der Erläuterung der guten Herrschaft. Und da können wir ja den Hobbes noch schnell oder den Zitatezettel an der Stelle noch hernehmen. Na, gehen wir da runter auf die letzte Spalte über dem Fettgedruckten, der letzte Absatz über 3. Die durch die moderne Anthropologie mit ihrer starken Betonung der Affektstruktur des Menschen vorbereitete, eher pessimistische Einschätzung politischer Macht und die Erfahrung des Machtmissbrauchs durch die Mächtigen, etwa in den absoluten Staatensystemen des 17. und 18. Jahrhunderts, führten zu der konsequenzenreichen Einsicht, dass davor letztlich nichts wirksamer zu schützen vermöchte als die, etwa von Locke oder Montesquieu, auf je verschiedene Weise vorgeschlagene Aufgliederung der politischen Macht auf mehrere einander ausbalancierende Machtträger. Also ich erinnere nochmal, der Ausgangspunkt ist, denen ist schon klar, sie reden von Gewalt, von Unterdrückung, von Zwang und haben schon die Frage, ist denn sowas in Ordnung? Erste Antwort, weil der Mensch schlecht ist, ist Zwang gut. Staat ist ein Segen für die Menschen, die ansonsten übereinander herfallen würden. Nächster Gedanke. Aber wenn der Mensch schlecht ist, so absurd geht es jetzt los. Wenn der Mensch schlecht ist, ist dann nicht auch die gute Herrschaft gefährdet, in schlechte Hände zu geraten? Jetzt kommt die schlechte Meinung vom Menschen mal auf der Seite des Herrschers. Nicht auf der Seite des Beherrschten, der die Knute braucht, sondern auf der Seite des Herrschers kommt der Blick auf, der Mensch ist ja schlecht. Da steht jetzt eben, ja, die Affektstruktur des Menschen, dass er eben doch eine Bestie ist, ist der Gedanke. Die hat zur eher pessimistischen Einschätzung politischer Macht geführt. Und die Erfahrung des Machtmissbrauchs durch die Mächtigen im 17. und 18. Jahrhundert. Das ist ein Punkt, da möchte man sich immer, lachen. Jetzt soll der Ludwig der 14. seine Macht missbraucht haben. Jetzt war er doch der Staat, hat er gesagt. Er war es doch wirklich. Die Idee des Machtmissbrauchs, das ist schon wieder, da blickt der moderne Demokrat auf den absoluten König und sagt, das hätte man bei uns nicht gedurft. Ja, das stimmt ja auch, dass man das, was man heute darf, was man damals gemacht hat, heute nicht mehr gedurft hätte als König. Aber das Machtmissbrauch, das ist so ein unpassendes Rückreflektieren der heutigen Verhältnisse auf die damaligen. Es war damals überhaupt kein Machtmissbrauch. Macht nichts, so reden die halt. Was fällt ihm ein? Es fällt ihm ein, unter der Kategorie Missbrauch fällt dem politischen Wissenschaftler da ein, dass Herrschaft ja eigentlich ein Instrument dessen ist, der herrscht und eigentlich ihm nützt. Wer die Gewalt hat, hat es Sagen, und wer das Sagen hat, richtet sich die Verhältnisse so ein, wie es ihm passt. Das fällt ihm ein. Aber nicht als, das ist ja wohl die Natur der Herrschaft, sondern das ist der Missbrauch der Herrschaft. Das ist der Fall, wie es eigentlich nicht sein dürfte. Gute Herrschaft geht anders, ist der Gedanke. So, und wie? Naja, und jetzt sind wir halt bei Locke und Montesquieu und kriegen was Neues erklärt. Gute Herrschaft ist die, in der die Regenten durch Checks und Balances, durch Gewaltenteilung und Rechtsstaat darauf verpflichtet werden, nur die unpersönlichen Zwecke der Herrschaft und nicht ihre persönliche Willkür zu exekutieren mit der Macht, die sie ja nun haben. Ja, da kämpfen welche. Es war ein wichtiger Punkt, der uns dabei gebracht wird. Die gute Macht ist diejenige, und jetzt heißt es, die beschränkt ist, die kontrolliert ist. Und da wird immer der Gedanke produziert, die wäre dann nicht mehr so groß, die Macht, als Kontrollierte. Die wäre nicht mehr so herrschend, nicht unterdrückend, weil sie kontrolliert ist. Dabei kann davon überhaupt keine Rede sein. Checks and Balances, also die berühmten institutionellen Regeln, die Institutionalisierung der politischen Herrschaft in der Form von Ämtern, hat keinen anderen Inhalt, als den Träger der Macht zu einem Funktionär des Staatszwecks zu machen. Und der Staatszweck selber wird dadurch überhaupt nicht beschränkt oder gemäßigt oder ja, verringert. Es findet nur eins statt. Die Funktionäre der Macht sollen in den Ämtern, die sie ausüben, nicht ihrer persönlichen Willkür folgen, nicht, jedenfalls nicht außer dem, wie es im Amt vorgesehen ist, ihren persönlichen Vorteil suchen, sondern nur die Funktionen der Herrschaft über die Beherrschten ausüben, die nun mal vom Staatszweck vorgegeben sind. Es ist eine Festlegung der Träger der Macht auf ihre Aufgabe. Dieses, naja gut, kann man sich ja immer vorstellen, als Vergleich mit einem Willkürtyrannen kommt es dann manchem, der sich auch das gefallen ließe, wie er Paradies für Untertanen vor. Insofern lebt die moderne politische Wissenschaft sehr viel von einem historischen Vergleich. Ich weiß nicht, ob es eben klar ist, aber das Lob des modernen Staates lebt furchtbar von dem, es ist nicht wie im Faschismus, es ist nicht wie bei Ludwig dem 14. Anstatt sich damit zu befassen, wie ist es denn, macht man einen Vergleich, um zu sagen, so schlimm wie damals ist es nicht und es soll schon ein Plus sein. Zu der Abteilung Kontrolle kommt jetzt die nächste große, also die Kontrolle, das würde eigentlich die Rubrik konstitutionelle Monarchie oder Rechtsstaat umfassen. Wenn eine Verfassung gegeben wird, die dem Funktionär der Staatsmacht seine Kompetenzen zuweist und begrenzt. Endlich eine richtig akzeptable Macht ist aber die, die nicht nur konstitutionelle Monarchie und Rechtsstaat ist, sondern die Demokratie ist. Also jetzt kommt die nächste Einengung. Der gute Staat, den die Menschen nun mal wegen ihrer Unvernunft brauchen, ist der demokratische. Ein Staat also, der Wahlen, Parteien und Parlament zulässt. Da kommt jetzt in der Wissenschaft ein Begriff dieser Abteilungen, wozu die gut sind, was sie leisten. Und da will ich zwei Sachen besprechen. Das eine ist auf der Seite 2 von dem Blatt unter Regierungslehre die Liste der Aufgaben des Staates. Also da kommt jetzt ein Bericht, wozu braucht es denn eigentlich das Regieren? Ich will es ein bisschen abkürzen, der macht es sehr kompliziert. Wenn die Regierungslehre sich mit den allgemeinen Problemen des Regierens in der modernen Gesellschaft befasst, so fragt sie nach der Besonderheit des Regierens in Gegenwart und Zukunft. Das klingt schon richtig Heidegger-mäßig. Also wenn sie sich mit den Fragen befasst, befasst sie sich mit der Besonderheit in Gegenwart und Zukunft. Das muss man Regieren nicht unbedingt dazu sagen. Interessant an dem Satz ist noch das Wort mit die Probleme des Regierens. Wo steht denn der Mensch eigentlich, der so denkt? Die Probleme des Regierens, der redet richtig von den Schwierigkeiten, die die Regierungsleute haben. Die Aufgaben und die Probleme ihrer Bewältigung, wie der sich da schon reingedacht hat, der redet nicht über was tun die, was sind es deswegen für welche, was sind meinetwegen ihre Aufgaben, sondern der sagt die Probleme des, und übrigens jeder, das merkt man, wenn einer sagt die Probleme des Krankenkassensystems, der ist dafür, dass die Krankenkassen funktionieren. Und wer sagt die Probleme des Atomkriegs, der ist dafür, dass man den Atomkrieg in den Griff kriegt. Und wer eben sagt, die Probleme des Regierens, der ist einer, der ist auf der Seite des Regierens und sagt, wie macht man das gut und besser. Eine objektive, distanzierte Meinungsbildung, was passiert dort eigentlich, ist eigentlich längst vorbei, wenn irgendwo es losgeht mit die Probleme des. Ja, das kann man sagen, das gilt dann für alle Wissenschaften. Wenn einer sagt, die Probleme des Vorschulunterrichts, ja, der will halt den Vorschulunterricht verbessern. So, also jetzt, der befasst sich mit den Besonderheiten des Regierens in Gegenwart und Zukunft. Durch die Regierenden erscheinen die politischen Einheiten im historischen Prozess und werden wirksam. Die Regierenden sichern die Existenzfähigkeit der politischen Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Von den Regierenden hängt weitgehend das Glück der Menschen ab. Das ist ja schon, geht ja schon weit mit seiner Auskunft. Interessant ist hier die Verschiebung in der Sache nochmal. Ich habe es jetzt wirklich schon öfter mal angesprochen, aber es ist deutlich, der redet jetzt vom das Regieren und das ist eine Tätigkeit. Der redet nicht mehr davon, diese Gesellschaft hat verfestigte Einrichtungen, Institutionen. Was sind die? Was leisten die? Warum gibt's die? Es gibt einen Staat, der hat ein Finanzamt, der hat ein Bundeswehrministerium, der hat eine Außenpolitik. Diese ganzen Einrichtungen, was sind die, wie funktionieren die, worum geht's da? Alles das kommt, wird verschoben in Regieren, ist eine Tätigkeit. Und da kommt es darauf an, ob man das gut oder schlecht macht. Dann ist die ganze, alles was der Staat ist, ist sozusagen der Hintergrund, die Basis, auf der agieren die Regierenden. Und die Regierenden und ihre Tätigkeit ist dann das, was den Gegenstand der politischen Wissenschaft ausmacht. Das könnte man immer noch sagen, na gut, dann schaue ich mir halt an, was der Kanzler so tut den Tag über, dann werde ich auch noch drauf kommen, was seine Aufgaben sind und was der objektive Begriff seiner Funktion, seiner Rolle ist. Können wir immer noch machen. Aber wenn ich schon in dem Ding, in dem Duktus drin bin, die Regierenden müssen ihr Geschäft gut machen, denn das Glück der Menschen hängt davon ab, dann bin ich beim Gut und Bessermachen des Regierens. Und dann ist der Rückweg, was ist denn das überhaupt, das Regieren? Der ist dann ausgeschlossen. Ja, hier ist richtig schön, durch die Regierenden erscheinen die politischen Einheiten im historischen Prozess. Wieder das Phrasenhafte mit dem historischen Prozess mal dahingestellt. Aber jetzt ist es so richtig, durch die Regierenden werden die politischen Institutionen zum Leben erweckt. Also interessieren wir uns nicht für die Institutionen, sondern für die Regierenden. Also die Regierenden. Die Regierungen sind Bestandteile von politischen Systemen, verstanden als Gesamtordnungen. Ihre Generalaufgabe ist es, solche hyperkomplexen Systeme... So, und unter dem Gesichtspunkt, Herrschaft müsse ein Dienst sein, dann wäre sie okay. Ein Dienst am schlechten Menschen, dann wäre sie okay. Im Zuge dieses Gedankens sagt man dann, aber es kann auch eine Herrschaft geben, die kein Dienst ist, nämlich eine, die tatsächlich dem Herrscher nützt und nicht dem Beherrschten. Das wäre dann kein Dienst, das wäre dann schlechte Herrschaft. Gegen die wird sich abgegrenzt. Wie? Indem man gar nicht beweist, dass die Herrschaft den Leuten nützt, sondern indem man die Vorkehrungen lobt, die dagegen ergriffen worden sind von den Staaten im Lauf der Geschichte, dass die Funktionsträger der staatlichen Macht nicht ihre Willkür, sondern die Kompetenzen, nur die Kompetenzen ihres Amtes ausüben. Also Lob des Rechtsstaats. Immerhin, das löst das Problem gar nicht, warum sollen Herrschen ein Dienst sein? Es beantwortet eine ganz andere Frage, nämlich Missbrauchsverhinderung der Macht. Immer mit dem Gedanken, der Gebrauch der Macht wäre ja bestens. Nur Missbrauch ist schlecht und Missbrauch gehört verhindert, indem Checks and Balances, rechtsstaatliche Überprüfung des Staatshandelns und Ähnliches eingerichtet werden, mit denen die Regierenden auf die Aufgabe zu regieren festgelegt werden. Das nennt man dann Gewaltenteilung, obwohl die Gewalt überhaupt nicht geteilt ist, sondern eben nur die Funktionsträger auf ihre Funktion festgelegt werden. Das ist aber immer noch nicht die fertige gute Herrschaft. Die fertige gute Herrschaft herrscht nur in der Demokratie. Das ist der Staat, der nicht nur Rechtsstaat ist, sondern der wählen lässt, der Parteien hat und ein Parlament. Und da sehen die Politologen jetzt endgültig die institutionelle Garantie dafür, dass Herrschaft Dienst am Volk, dass Herrschaft Dienst am Beherrschten ist. Nämlich, die Regierenden müssen sich doch mit dem Volkswillen befassen. Sie müssen doch auf den Volkswillen irgendwie Rücksicht nehmen. Sie müssen ihn bilden, denn sie wollen ja wieder gewählt werden. Das ist jetzt das Kapitel, das jetzt kommt. Die Idee, jetzt ist Regieren echt ein Dienst, weil Demokratie herrscht. Jetzt habe ich mit dem Zitat auf der Rückseite von dem Blatt angefangen gehabt, was unter A Regierungslehre steht. Und habe da schon ein bisschen drüber geredet gehabt, über diese Einleitung, die Verschiebung von dem Staat zu den Problemen des Regierens und dem guten und schlechten Handeln der Regierenden. Jetzt gehe ich mal weiter runter in der Seite, nehme ich nicht alles durch. Ach ja Gott, doch, das ist so blöd, das möchte man sich nicht verschenken. In der Mitte, ein bisschen über der Mitte von dem Zitat geht's los. Der will erläutern, also die Generalaufgabe des Regierens besteht darin, hyperkomplexe Systeme, die die modernen Gesellschaften sind, zu steuern, mittels der Durchführung einer Vielzahl von Einzelaufgaben. Und jetzt, wie wenn er von einer Schwierigkeit reden wollte. Effizient ist das jedoch nur möglich, wenn klar ist, welches die historischen Bedingtheiten des politischen Systems sind. Aha. Wenn hinreichende Kenntnis über die wirtschaftliche Basis und Struktur besteht, zum Beispiel liberal-kapitalistische Wirtschaftsform oder sozialistische Planverwaltungswirtschaft, wenn die Grundentscheidung über die Art und Weise der politischen Existenz bewusst ist, beispielsweise freiheitliche, egalitäre, soziale und rechtsstaatliche Demokratie oder faschistischer Syndikalismus oder sozialistische Demokratie sowjetischer Provenienz. Von diesen Elementen des politischen Systems her können die Regierungsaufgaben gewonnen werden. Also der sagt, das ist jedoch effizient nur möglich, wenn man weiß, ob man gerade in einem Sozialismus ist oder in einer liberal-kapitalistischen Gesellschaft oder in einem faschistischen Staat. Also das hat was Absurds. Also der Gedanke, der Regierende weiß seine Aufgaben bloß, wenn er weiß, in welchem Land er gerade ist. Wenn er natürlich darüber im Unklaren ist, dann ist es mit den Regierungsaufgaben ganz schwierig zu bestimmen. Also das hat skurril, aber das entgleist halt auch manchmal was. Von diesen Elementen des politischen Systems her können die Regierungsaufgaben gewonnen werden. Summarisch, worin bestehen sie? Schutz ist überhaupt der Überbegriff über Regierungsaufgaben. Schutz für den physischen Bestand der politischen Gesellschaft durch Organisation der militärischen Verteidigung. Schutz vor Gefahren im Innern durch Kriminelle, Verkehr, Technik, biologische und biochemische Mittel, Krankheiten und Seuchen. Sorge für die materielle Existenzbasis der Bürger durch Gestaltung der Wirtschaftsordnung, des Finanzwesens, der Energieversorgung, durch die Erwerbsförderung und Gestaltung der Arbeitsverhältnisse. Garantie und Schutz der personalen Existenz der Gesellschaftsmitglieder durch Rechtsschutz für Leben, Freiheit, Gleichheit und Eigentum, Gesundheits- und Vor- und Fürsorge, soziale Sicherung im Krankheits-, Invaliditäts- und Rentenfall. Schön fand ich bei der Aufgabe der Staatsaufgaben das mit dem Schutz. Der Staat ist Schutz. Also das ist ja eine Formel für die Herrschaft ist ein Dienst am Volk. Der Staat ist Schutz, aber wovor? Geht's los, wovor ist er Schutz? Der erste Schutz, den leistet das Militär. Den physischen Bestand der politischen Gesellschaft durch Militär. Wer bedroht ihn eigentlich? Antwort: andere Staaten. Ist gleich, der Staat in seiner Mehrzahl ist die Quelle der Gefahren, vor der er schützt. Das bedeutet dann aber, Schutz ist überhaupt nicht die richtige Kategorie. Wenn der Staat selber die Quelle der Gefahr ist, vor der er schützt, dann ist Schutz und Verursachung der Gefahr dasselbe. Dann ist halt die Rede davon, dass die Staaten in einer gewalttätigen Rivalität untereinander stehen. Dass Staaten einander bedrohen, weil sie voneinander was wollen, was der andere Staat nicht gewähren will. Dass Staaten Gewaltsubjekte sind, die in im Prinzip unversöhnlicher Konkurrenz stehen. Dann ist davon die Rede. Aber anstatt das zu sagen, da wären wir nämlich dabei gleich wieder bei der Frage, wollen wir sowas? Ein Gewaltsubjekt, das in unversöhnlicher Konkurrenz zu anderen Gewaltsubjekten steht. Da müsste man dann schon die Frage stellen, ja und worum geht's dort eigentlich? Nein, in der Fassung Schutz ist die Sache positiv. Der Staat schützt vor den Gefahren, die andere Staaten ihm, also auch er anderen Staaten, verursacht. Er schützt im Innern vor den Gefahren durch Kriminelle, das ist auch eine schöne Idee. Stimmt ja auch, tut er ja. Übrigens immer erst, wenn es passiert ist, also in dem Sinn schützen. Vor Einbruch schützt die Polizei nicht. Oder vor Mord schützt das Mordkommissariat nicht. Das wird ja überhaupt erst tätig, wenn es passiert ist. Also zum Mord verhindern ist es nicht da, das Kommissariat. Aber ansonsten ist der Begriff ulkig. Der Staat schützt vor Kriminellen. Und was sind Kriminelle? Welche, die gegen die Gesetze des Staates verstoßen. Der Staat schützt vor was, was schon wieder nur überhaupt er in die Welt bringt. Einen Übertreter staatlicher Gesetze, ja, vor denen schützt er, weil er nicht erlaubt, dass seine Gesetze übertreten werden. Kriminelle gibt es bloß, wo es eine Rechtsordnung gibt. Wo es keine Rechtsordnung gibt, wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung. Also ist auch nach der Seite hin der Staat schützt, eine reine Tautologie. Er verordnet seine Gesetze und verfolgt den Gesetzesbruch. Ausgedrückt als Schutz vor den Gefahren, die den Bürgern von denen erwachsen, die sich an die staatlichen Gesetze nicht halten. Die anderen Geschichten fallen ja eh häufig unter das, was der Staat selber verursacht. Der schützt vor den Gefahren des Verkehrs, der Technik und so weiter, naja. Schön ist vielleicht noch hinten, Garantie und Schutz der personalen Existenz der Gesellschaftsmitglieder durch Rechtsschutz für Leben, Freiheit, Gleichheit und Eigentum. Auch da, der Staat schützt die personale Existenz der Bürger und ihr Eigentum. Warum? Weil sie bedroht sind. Wovon? Von anderen Personen und Eigentümern. Das ist noch einmal, da merkt man in der Unterstellung, das wird nie zum Thema, nie gehen die hin und fragen sich, ja warum will denn ein Bürger den anderen umbringen? Warum will denn ein Bürger dem anderen das Eigentum wegnehmen? Die gehen nicht dahin, was ist denn der Grund dafür, dass die Bürger so in Konflikten sind? Was sind denn deren Interesse, oder wieso sind deren Interessen in einer so feindseligen Verfassung gegeneinander? Sondern das wird unterstellt, davon geht man aus. Und weil man davon ausgeht, ist man dann dabei zu sagen, den Eigentümern Grenzen ziehen. Den Eigentümer A darauf verpflichten, dass er auf das Eigentum des Eigentümers B nicht zugreift, sondern bloß mit seinem eigenen Eigentum wuchert. Das kann man dann als Schutz des B ausdrücken. Aber tatsächlich ist es bloß die Form, der Staat verordnet allen Bürgern die Existenz als Eigentümer, verordnet ihnen also die feindseligen, gegeneinander gerichteten Interessen. Aber wie gesagt, das bin ja schon wieder ich, ist ja schon wieder mein Zeug. Der sagt Schutz. Also der Staat schützt die Bürger vor all den Gefahren, die er selber produziert. Das ist eine schöne Tautologie über den Nutzen des Staates. Das war jetzt die Abteilung, wo die Politologen mal, sagen wir, Material werden, wo sie mal tatsächlich davon reden, ja, was leistet denn der Staat jetzt eigentlich für die Bürger? Dann kommt das, er leistet den Schutz der Bürger vor allerlei Gefahren, die er selber verursacht. Das ist aber mehr ein Nebengleis. Der Hauptstrang der politologischen Begriffsbildung, wie Sie selber sagen würden, Theoriebildung, der Hauptstrang läuft weiter entlang des Gedankens, gut ist der Staat, der sich mit seiner Raison ans Volk vermittelt und den Willen der Bürger auf sich bezieht. Dann nämlich, als ob, wenn die Bürger sich die Herrschaft bieten lassen, wenn die Bürger sich die Herrschaft gefallen lassen, vielleicht sogar, wenn die Bürger die Herrschaft bejahen, als ob dann der Herrschaftscharakter, also das Gegeneinander, geheilt wäre. Der Staat also, der sich darum bemüht, dass die Bürger ihn bejahen, der ist der Gute, Weil wenn die Bürger ihn bejahen, dann kann ja wohl keine Rede mehr von Herrschaft sein. Und auch da merkt man jetzt dann bei allen Schritten, die sie gehen, dass in der Unterstellung immer der Gegensatz existiert und der Gegensatz eigentlich die Triebkraft des ganzen Gedankens ist. Dem Gegensatz geht man aber nicht nach. Also alle politischen Einrichtungen von Parteien, Parlament, Öffentlichkeit, alle kriegen eine und immer dieselbe Funktionsbestimmung in der Politologie. Sie sind Vermittlung. Sie sind Vermittlung von Staat und Bürger. Die Frage, warum müssen denn die immer vermittelt werden? Ja, da geht man nämlich vom Gegensatz aus. Die Frage, warum müssen die vermittelt werden, wird nie gestellt. Aber ob die Vermittlung geschickt ist, gut ist, gelingt, das ist das Interesse des Fachs. Gehen wir mal auf das Zitat über die Parteien. Da unten B, unter B. In der Demokratie haben allein die Parteien die Möglichkeit, die Wähler zu aktionsfähigen Gruppen zusammenzuschließen. Die Parteien erscheinen geradezu als Sprachrohr, dessen sich das mündig gewordene Volk bedient, um sich artikuliert zu äußern und politische Entscheidungen fällen zu können. Das nächste auch noch. Der Volkswille wäre ohne die Parteien in eine Vielzahl von Einzelmeinungen zerspalten. Es wäre weder ein einheitlicher Volkswille noch eine brauchbare Staatswillensbildung möglich. Die Parteien entwickeln unter Einschmelzung und Ausgleich spezieller Interessen Vorstellungen für eine Ordnung und Politik des ganzen Gemeinwesens. Also man merkt schon, die beiden Zitate, es ist nicht derselbe Autor, es könnte aber auch gut derselbe sein, die beiden Zitate sagen eigentlich das Lob der Parteien in beiden Fällen, aber sie sagen das Gegenteil über sie. Einmal sagen sie, die Parteien sind das Mittel der Bürger, ihr Sprachrohr, ihr Instrument. Und das andere Mal sagen sie, die Parteien sind das Instrument, den Willen der Bürger zu bündeln, zu vereinheitlichen, ihn einzuschmelzen in ein Staatsprogramm. Die sagen, beides stört sie auch gar nicht. Also ob es jetzt die Bürger sind, die ihre Interessen an den Staat artikulieren, oder ob Parteien die Interessen der Bürger verwursten zu einem Staatsprogramm, ist ihnen alles gleichgültig, weil die haben eigentlich immer nur einen Gedanken. Gut ist die politische Macht, die den Willen der Bürger auf den Staat bezieht. Dann nämlich, so die Politologen, dann ist der Staat auf die Bürger bezogen. Also dann ist sein dienender Charakter gewährleistet. Stimmt zwar nicht, weil selbst wenn die Bürger Ja sagen, wird ja der Herrschaftscharakter nicht zurückgenommen. Und man weiß ja auch, und wenn die Bürger Nein sagen, hat der Staat noch lang nicht gesagt, na gut, dann lasse ich es eben. Dann kehrt er den herrschaftlichen Charakter heraus, dann macht er deutlich, dass seine Verordnung gilt, auch wenn sie nicht mehrheitlich gebilligt wird. Die Agenda 2010 hat der Kanzler Schröder durchgesetzt, gegen den offensichtlichen Willen der Mehrheit und gesagt, das braucht aber der Staat. Und wenn ihr das nicht mögt, dann seid ihr nicht auf der Höhe der Zeit. Und nicht die Regierung etwa. Also das stimmt alles gar nicht. Aber das ist eben der Leitgedanke der Politologie. Der Staat muss sich an die Bürger vermitteln, damit er die Bürger an ihn vermittelt. Und in der Idee, es braucht die Vermittlung, ich habe es vorhin schon gesagt, steckt in der Unterstellung, in der Rückerinnerung der Gegensatz. Aber der wird gar nicht gelten gelassen durch den Gedanken der Vermittlung. Und dabei muss man sagen, wenn es einen wirklichen Gegensatz gibt, sowohl zwischen Staat und Bürger wie zwischen den Interessen der Bürger untereinander, dann kann man die gar nicht vereinheitlichen. dann kann man den gar nicht vermitteln und dann ist er weg. Wenn es aber keinen Gegensatz gibt, dann bräuchte man eigentlich nicht ewig vermitteln. Dann sollte es doch ein leichtes für die Bürger sein, zu erkennen, dass das, was die Regierung beschließt, gut und bestens ist für sie. Man merkt, das Bedürfnis nach Vermittlung lebt davon. Und da haben die auch ein Bewusstsein davon, dass den Leuten von der Regierung dauernd Zeug verordnet wird, was den Leuten nicht schmeckt. Wozu sie keine Lust haben, was sie nicht richtig finden, was sie nicht billigen, was ihren Interessen widerspricht, sie schädigt, sie ja, ihre Interessen kaputt macht. Aber es, wie gesagt, man geht nie in die Richtung, warum muss denn das sein, warum macht man das überhaupt, sondern man geht in die Richtung, ja, wenn so harte Sachen verordnet werden, dann kommt es erst recht darauf an, dass die Vermittlung klappt. Und da wieder, wenn es einen Gegensatz gibt, lässt er sich gar nicht vermitteln. Wenn es keinen Gegensatz gibt, bräuchte es keine Vermittlung. Die Politologen sind dabei, die Vermittlung ist überhaupt der Witz. Ja, vielleicht das nochmal an dem Fall mit den Parteien und ihrer Aufgabe, den Bürgerwillen zu bündeln und zu einem einheitlichen Staatsprogramm zu formen. Da denken sich die Wissenschaftler die Sache ganz begriffslos, als erst sind die Bürgerwillen ganz viele, viele verschiedene. Wie heißt es hier? Der Volkswille wäre ohne die Parteien in eine Vielzahl von Einzelmeinungen zerspalten. Die denken sich das ganz formell in der Dialektik von Vielheit der Bürgerwillen und Einheit des Staatswillens. Da hieß viele, dort eine. Am Anfang sind es viele, am Schluss muss einer rauskommen. Wieder mein Argument von vorhin. Kann man die Einzelinteressen der Bürger vereinheitlichen? Ja, wenn sie keinen Gegensatz untereinander aufweisen würden, die Interessen der Bürger, warum muss man denn dann überhaupt viele Interessen vereinheitlichen? Ja, uralter Spruch von meinem Vater, der eine isst einen Käse, der andere fährt Motorrad. Ja, die berühren sich überhaupt nicht mit ihren Interessen, die beißen sich nicht. Warum soll nicht beides gleichzeitig sein? Warum muss man die zwei Interessen vereinheitlichen? Interessen, die sich nicht ausschließen, die können nebeneinander bestehen, die gehen sich nichts weiter an. Wenn es natürlich so ist, dass der eine sagt, ich will dir möglichst wenig bezahlen, das ist gut für meinen Gewinn, und der andere sagt, ich will möglichst viel Geld verdienen, das ist gut für meinen Geldbeutel. Ja, dann haben wir einen Interessensgegensatz. Das ist was anderes. Die berühren sich schon, die beiden Interessen. Nämlich, der Fortschritt des einen ist der Nachteil des anderen. Wenn ich davon rede, ja, die Interessen dieser beiden Subjekte kann ich überhaupt nicht vereinheitlichen. Eines wird immer untergebuttert und eines kommt zum Zuge. So, aber das ist jetzt, also die begriffslose Fassung von Interessensgegensätzen, bloß noch, dass man sie vereinheitlichen muss, bietet eine Erinnerung dran, dass da ein Gegensatz vorliegt. Dann aber ist man eben dabei, aus viel mach eins. Und dann kommen eben die ganzen Institutionen, die das alles leisten sollen, die Parteien. Die Parteien machen schon einmal aus ganz vielen bloß wenige. Ja, immer längst vergessen, was da alles gebündelt wird. Und die Wahrheit ist es ja sowieso nicht. Die Wahrheit ist ja, aber die kommt dann gleich. Also erst die Parteien, die machen aus ganz vielen bloß eine überschaubare Anzahl von Interessen. Ja, aus 100.000 machen sie 5 oder 7 in der deutschen politischen Landschaft. Dann kommt die Wahl. Die Wahl macht aus 7 eine. Eine Mehrheitsmeinung im Parlament. Und die wird dann der Staatswille und dann wird regiert. Und dann wird indirekt im Willen des Volkes im Interesse der Untertanen regiert. Das ist die Idee. Nur wenn man den einen Gedanken noch reinfügt, ich habe jetzt ja schon eigentlich alles zugesagt, wenn es bloß viele wären, müsste man sie gar nicht vereinheitlichen. Dann müsste ja auch nicht über sie regiert werden, wenn die Menschen die Mittel ihrer Interessen in der Hand hätten. Anders, wenn es gegensätzliche Interessen sind, kann man sie nicht vereinheitlichen. Eines wird immer untergebuttert. Anders gefasst. Und wenn man die Mitte von gegensätzlichen Interessen sucht, wo werden die eigentlich? Also jetzt war der erste Satz, die kann man gar nicht vereinheitlichen. Schön. Da kann man sagen, gut, der Kapitalist will möglichst wenig Lohn zahlen, der Lohnarbeiter will möglichst viel verdienen. Sollen sie einen Kompromiss machen? Aber wo liegt der? Irgendwo zwischen den Wünschen der beiden. Wo der liegt, merkt man genau, das folgt aus dem Gegensatz der Interessen überhaupt nicht. Das führt mich jetzt zu dem Übergang, wie ist es denn tatsächlich? Tatsächlich ist es ja ohnehin nicht so, dass der Staat das Staatsprogramm daraus gewinnt, dass er die 80 Millionen Bürger nach ihren Interessen fragt und dann ein Amalgam daraus bildet. Nach dem Muster werfen wir sie alle auf einen Haufen, die am meisten vorkommen, kommen schon gleich mal als erstes dran. Und die seltener vorkommen, kommen nicht so schnell dran und so weiter. So wird doch ein Staatsprogramm sowieso nicht gemacht. Der ganze Gedanke, die Bürgerinteressen würden gebündelt, vereinheitlicht, immer mehr verdichtet oder irgend sowas und am Schluss käme eins raus und das wäre dann das Staatsprogramm, ist sowieso eine falsche Auffassung von dem, was da passiert. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Der Staat hat seine Raison, der Staat hat seine Erfordernisse. Er managt eine kapitalistische Wirtschaft und er hat alles im Land vom Erfolg des Wachstums des Kapitals abhängig gemacht. Dadurch, dass alle Leute bloß Geld verdienen können, wenn sie sich für Unternehmer nutzbar machen oder für einen Staat. Und dadurch, dass der Staat selber mit seinem gesamten Einkommen über die Steuern vom Erfolg der Wirtschaft abhängt. Und weil dem so ist, macht er dann ein Staatsprogramm, das besteht darin, Wirtschaftsförderung ist die Förderung aller Ressourcen, von denen das Gemeinwesen bis hinunter zum letzten Arbeitslosen lebt. Also Wirtschaft und ihre Erträge sind das, wovon alle abhängen. Und deswegen ist die Wirtschaft das erste Erfordernis. Und deswegen wird im Interesse der Wirtschaft regiert und werden die nationalen Ressourcen gefördert, indem man das Geschäft der Kapitalisten fördert. So geht es. Und das ist, da macht der Staat keine Umfrage bei den Leuten, was sie am liebsten hätten. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Das feststehende Staatsprogramm wird in der Politik den Menschen erläutert. Und wie funktioniert das? Auch nicht in der Form, dass der Staat sagt, wie viel Wohltaten er da schon wieder produziert. Gerade heute ist es deutlich. Sondern es geht umgekehrt. Der Staat sagt den Leuten, das und das muss sein. Und wir wissen schon, dass es gegen eure Interessen verstößt. Mehrwertsteuererhöhung muss sein. Rentenkürzung muss sein. Die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Absenkung der Löhne in Deutschland muss sein. Warum? Weil die Wirtschaft nicht genug wächst für die Ambitionen und die Finanzrechnungen des Staates. Deswegen muss das alles sein. Und wie macht man es, dass das die Leute einsehen? Doch nicht, indem man sie fragt, was sie gerne hätten. Da käme immer was anders raus. Kein Mensch wäre für Mehrwertsteuererhöhung. Kein Mensch wäre für Rentensenkung, wenn man sie fragen wollte, was sie gerne hätten und es dann bündelt. Die Reihenfolge ist das Umgekehrte. Man sagt ihnen, welche Beschädigung ihrer Interessen nötig sind für die Erhaltung und Förderung des Gemeinwesens, von dem sie alle abhängen. Und deswegen kriegen sie dann beigebracht, die Rentenkürzung muss sein, damit das Rentensystem erhalten bleibt. Die Rentenkürzung muss zweitens sein, damit die Lohnnebenkosten sinken. Und die Lohnnebenkosten müssen sinken, damit die Wirtschaft wächst, damit es Arbeitsplätze gibt, damit die Staatsfinanzen in Ordnung kommen und damit der Staat also alles das tun kann, was er tun muss. Das Ganze soll bloß zeigen, Demokratie ist nicht das Einsammeln der Bürgerwünsche, damit der Staat sich nach ihnen richtet, sondern Demokratie ist die Schulung der Bürger darein, dass sie die Staatsnotwendigkeiten einsehen und in deren Namen ihre eigenen Interessen hintanstellen. Oder einsehen, dass ihre eigenen Interessen zurückstehen müssen hinter dem Wichtigeren, dem nämlich, dass der Staat und das Gemeinwesen als Ganzes, von dem man abhängt, funktionieren. Also, was ich jetzt damit zeigen wollte, war, die Politologie verschiebt erstmal den Gegenstand. Sie redet eigentlich gar nicht vom Staat, sondern sie redet von der politischen Realität, habe ich vorhin gesagt, jetzt näher vom politischen Prozess. Ersetzt den Gegenstand, der Staat, durch den Gegenstand, die Kommunikation zwischen oben und unten. Die Kommunikation zwischen oben und unten, das heißt sowohl, dass die Regierung dem Volk erläutert, was sie macht und warum sie es macht. Dass Parteien den politischen Willen der Bürger bilden. Dass im Parlament ein Streit um die richtige Erledigung des Staatsprogramms geführt wird. Und dass dieser Streit nicht bloß unter den Parlamentariern wichtig ist, sondern wichtig ist, dass er im Fernsehen übertragen wird und an die Leute, an die Bildschirme in den Wohnzimmern geht, sodass die Leute daheim lernen zu denken, wie der Staat denkt. Diese Sphäre ist das eigentliche Feld der Politologen. Die Kommunikation zwischen oben und unten. Die Bemühung der Regierung um die Zustimmung der Regierten und das Gelingen oder Nichtgelingen des Gewinnens dieser Zustimmung. Das ist ihr eigentliches Thema. Und in dieses Thema hin verschieben sie eigentlich alles, was sie diskutieren. Die diskutieren, nehmen wir mal den von Bodenstein heißt er, glaube ich, so eine europäische Unionsgeschichte da. Thilo Bodenstein, und da geht es über die Frage, wie werden denn eigentlich in der Europäischen Union die Gelder aus den Kohäsionsfonds an die verschiedenen Regionen verteilt? Ja, das ist so die Frage. Gut, mal auch so ein Thema. Da merkt man, so ein Wissenschaftler ist ewig weit weg inzwischen von der Frage, warum gibt es einen Staat, warum braucht es einen Staat? Das gehört in den Grundkurs. Die sind jetzt bei der Erforschung der politischen Realität, des politischen Alltags, der Institutionen, wie sie heute funktionieren in der Europäischen Union und solches Zeug, solche Themen. Das Thema selber, meinetwegen, warum soll man sich nicht mal damit befassen? Kohäsionsfonds in der Europäischen Union. Fragt man sich, was ist das, warum gibt es das, wie wird es verteilt? Da kämen alle möglichen Überlegungen zustande. Warum sind nationale Einzelstaaten eigentlich bereit, einen Teil ihres Steueraufkommens in einen Topf zu werfen, der dann über die Brüsseler Behörden an ganz andere nationale Einzelstaaten und ihre Regionen ausbezahlt wird, damit die dort eine Autobahn oder eine Infrastruktur oder irgendeine Bedingung kapitalistischen Wachstums bei sich schaffen können. Kann man alles Mögliche diskutieren. Die verschieben die Frage gleich in die Ecke. Wieso kriegen eigentlich verschiedene Regionen in Europa von den Kohäsionsfonds unterschiedliche Anteile, obwohl ihre Pro-Kopf-Einkommen, was so das wesentliche Kriterium ist, obwohl ihr Pro-Kopf-Einkommen eher gleich ist? Jetzt, wenn man die Frage mal dahin verschoben hat, ist man mal weg von, was ist ein Kohäsionsfonds, warum gibt es den, warum braucht es den, alles ist unterstellt, alles ist selbstverständlich. Aber saumäßig interessant ist die Frage, warum kriegt Südtirol oder warum kriegt das Dreiländereck um Freiburg herum mehr oder weniger Kohäsionsfondsgelder als der portugiesische Norden, obwohl sie dasselbe Pro-Kopf-Einkommen haben. Am Schluss kommt irgendwie raus, weil Politiker dort, wo Wechselwähler drohen, die andere Partei zu wählen, bereiter sind, was zuzuschießen, als dort, wo ihre politischen Mehrheiten stabil gewonnen oder stabil verloren sind. Vielleicht ist sogar da irgendwo noch irgendwas dran. Das ist, will ich jetzt gar nicht einfach bestreiten in dem Sinn. Ich will sagen, dahin wird das Interesse verschoben. Jetzt ist der ganze Gegenstand Europäische Union und Kohäsionsfonds, kriegt jetzt ein Interesse unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, nämlich wie machen die das, mehr Geld zu kriegen als andere? So, und dann kommt die Theorie von Rational Choice und eine Two-Level Decision-Making Process. Und lauter so Zeug. Es ist ja heute Englisch, Wissenschaft ist Englisch. Also hier, das musste ich mich durchquälen durch so einen englischen Text. Worauf es mir ankommt, ist diese Verschiebung. Die interessiert gar nicht, warum gibt es die Kohäsionsfonds, was sind die? Und, oder sonst Fragen zur Europäischen Union, sondern gleich verschoben in, wie machen die das, das zu kriegen, wie machen die es, das nicht zu kriegen. Und da kommt dann immer raus, und sie verschieben es dann auch dorthin, da kommt dann immer raus, weil die Bürger doch Einfluss auf die staatlichen Entscheidungen haben. Und wenn sie bloß dadurch, dass sie als Wechselwähler drohen, die andere Partei zu wählen, für die Regierenden ein Stachel sind, dass man die möglichst zufriedenstellt. Am Schluss ist es wieder eine Fassung, in der Demokratie wird dann, merkt man dann doch, dass das Regieren sich nach den Leuten richten muss. Immer eine interessante Aussage, bloß vor dem Hintergrund, dass man genau weiß, dass Regieren erstmal herrschen heißt und nicht die Leute fragen, was sie gern möchten. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Auf der Ebene erst, übrigens, auf der Ebene, wenn der Gegenstand Staat und sein Handeln ersetzt ist durch den politischen Prozess, auf der Ebene findet er jetzt alle aktuellen Theorien. Bis dahin ist es Grundkurs und Einleitung und das Feld der politischen Theorie, über das ich da heute geredet habe, oder Institutionenlehre. Aber wenn ihr aktuelle Analysen habt oder aktuelles politologisches Schrifttum, dann ist man immer auf der Ebene dieses politischen Prozesses und der Frage, wie gelingt es, die Harmonie von Herrscher und Beherrschten von Herrschaft und Beherrschten herzustellen. Und zum Beispiel der Bolle, offenbar auch ein Mann vom hiesigen Otto-Suhr-Institut, äußert sich zum Thema wissenschaftliche Politikberatung zwischen ökonomischer und politischer Rationalität. Und dann erläutert er richtig, da merkt man auch immer noch was, Wissenschaftler heute bestehen, oder die Wissenschaft besteht heute oft darin, dass sie selber für die Optik ihres Faches wirbt. Also dass man nicht einfach was erläutert, sondern dass man sagt, so wie wir es sehen, ist es gut, es zu sehen und das sollte man tun. Also der erläutert den Unterschied zwischen der ökonomischen und der politischen Politikberatung. Und dann sagt er, die Ökonomen, die sind die, alles selber erkennt die Ökonomie auch bloß über die Ökonomie-Ideologie. Ökonomen sind die, die das beste Mittel für einen Zweck wählen. Die die geringsten Kosten für den größten Effekt wollen. Also das sind die machen den Politikern Empfehlungen. Und aus den Empfehlungen suchen die politischen Entscheidungsträger sich was raus. Aber das, wie sie sich's raussuchen, richtet sich nicht nach der optimalen angebotenen Lösung, sondern nach folgenden. Politische Entscheidungsträger suchen Mehrheiten für ihre Politiken. Zustimmung und Akzeptanz eines von ihnen formulierten Begriffs von gesellschaftlichem Wohlstand, der sich in der Konkurrenz zu anderen durchsetzen soll und jedenfalls nicht, wie Arrows Unmöglichkeitstheorem deutlich werden lässt, durch simple Aggregation individueller Präferenzen entstanden ist. Ja, da merkt er, der ist gegen das Aggregieren von Bürger wünschen. Die politischer Rationalität zugrunde liegende und von Politik unter Nebenbedingungen zu maximierende soziale Wohlstandsfunktion enthält politische Variablen wie Wiederwahlwahrscheinlichkeit, bei durch das politische System bestimmten Zeithorizonten, nicht aber jene Variablen, die dem Zielsystem wirtschaftswissenschaftlicher Politikberatung zugrunde liegt. Die ökonomisch beste Lösung interessiert Politiker in der Regel dann nicht, wenn sie ohne systemgefährdende gesellschaftliche Konflikte nicht durchsetzbar ist, zu demokratischem Machtverlust führt oder der Revolution zur Geltung verhilft. Jetzt hat man wieder, also die Politiker lassen sich beraten, wie das Regieren gut zu machen sei. Und dann gibt es ökonomische Berater, die sagen, wie man den größten Effekt mit den geringsten Kosten erzielt. Also den größten Wachstumseffekt der Wirtschaft, den größten Wohlstandseffekt fürs Gemeinwesen. Politiker aber haben eine andere Rationalität und die hat die Politologie im Auge. Sie wählen die Lösung, die die höchste Wiederwahlwahrscheinlichkeit beinhaltet, nicht aber die mit den geringsten Kosten. Und das ist die politisch sinnvollste Lösung, weil sie ja die Stabilität des politischen Systems im Auge behält und die Revolution verhindert. Was mich an dem ganzen Ding bloß interessiert, ist, der Typ, ne, in beiden Alternativen kennt der überhaupt keinen Grund, warum Staaten was machen. Also warum der Staat die Wachstumsbedingungen des Kapitals fördert, ist dem einfach gleichgültig. Was die Zwecke des Regierungshandelns sind, ist einfach nicht seine Sache. Er redet drüber, was die Optimierung des Regierungshandelns ist und kommt jetzt zu dem Ergebnis, optimiertes politisches Handeln ist nicht dasselbe wie optimiertes ökonomisches. Politisches zielt darauf, dass die politische Aktion die beste ist, die sich die Leute auch bieten lassen. Dann ist der Politiker wiedergewählt und der Bürger brav. Und das ist politisch das Vernünftigste. So hat die Politologie auch ein Grundgesetz erfunden. Und das ist die Kategorie der Legitimität. Die Politik zielt auf Legitimität. Was ist es? Es ist in Wahrheit nichts anderes als die Tautologie. Die Herrschaft ist so lang stabil, wie die Leute sich bieten lassen. Wenn die Leute sich gefallen lassen, wenn also der Staat es schafft, Gehorsamsbereitschaft der Bürger zu erzeugen, dann ist er per Definition legitim. Umgekehrt, wenn er es nicht mehr schafft, und da merkt man schon, da ist immer so ein Rechtfertigungsgedanke noch drin, wenn er es nicht mehr schafft, Gehorsam zu erzeugen, dann hat er auch das Recht, Gehorsam zu verlangen, verloren. Dann ist die Revolution legitim. Ja, so frei sind Politologen dann schon. Wenn ein Staat es mit der Zustimmung des Volks voll verschissen hat, dann gehört er auch verändert. Also die meinen wirklich, der wesentliche Zweck des Staats sowohl sei praktischer Zweck, wie auch sei theoretische Rechtfertigung, besteht darin, die Zustimmung des Volkes zu gewinnen. Stellen Sie alles auf den Kopf. Die Zustimmung des Volkes, um es nochmal daran zu erinnern, die Zustimmung des Volkes, sich um die bemühen, muss man sich bloß, weil man dauernd gegen es regiert. Weil dauernd Staatsbeschlüsse vorliegen und durchgesetzt werden, die den Leuten Opfern abverlangen und ihre Interessen beschneiden. Sich um die Zustimmung bemühen, muss man bloß wegen dem Gegensatz. Jetzt denken die nicht weiter an dem Gegensatz, worin er besteht, warum es ihn gibt, sondern die denken weiter an Was muss man denn machen, dass man die Zustimmung kriegt? Ja, und was kommt da raus? Ja, man muss die Leute belämmern, man muss Parteien haben, man muss sie wählen lassen. Und wenn dann das gelingt, dass die Leute sich auf den Staat verpflichten lassen, das ist der wahre Inhalt von Wählen, wenn das gelingt, dass die Leute sich auf den Staat verpflichten lassen, dann, meinen sie, hätte der Staat seinen Zweck erfüllt. Also wirklich, die stellen alles auf den Kopf. Am Schluss meinen sie, der Zweck des Staats wäre, die Harmonie mit dem Volk herzustellen. Dabei, wenn nicht ein Gegensatz zwischen den beiden existieren täte, bräuchte die Bemühungen um die Harmonie gar nicht. Dann wäre aber die Frage, warum besteht denn der Gegensatz? Das wäre dann die Frage, der man nachgehen müsste. Das ist aber nicht das Feld der Politologie. Und sie hat in der Kategorie der Legitimität, da hat sie zwei Sachen zusammengeführt, nämlich das Selbstinteresse der Herrschaft und den Begriff der guten Herrschaft. Der Staat, der legitim ist, der es hinkriegt, die Gehorsamsbereitschaft zu erzeugen, der ist auch stabil. Und das will ja wohl jede Regierung, dass sie dranbleibt. Also die Kategorie der Legitimität ist der Zusammenschluss von moralischer Rechtfertigung der Herrschaft und Eigeninteresse der Herrschaft. Ein Staat, der legitim ist, ist auch stabil und die Regierung sitzt gut im Sattel. Und ein Staat, der legitim ist, ist, das sagt ja das Wort legitim schon, ist gerechtfertigt, weil die Bürger ihn gelten lassen. Und jetzt, für die Politologen dreht sich jetzt alles um die Kategorie der Erzeugung und des Verlusts von Legitimität. Und das ist die falsche, das ist die verfremdende Sicht auf die ganze Welt, die dann auch, kann man auch mit einem anderen Wort noch sagen, die dann die Demokratie für den Zweck des Staats hält, während tatsächlich die Demokratie ein Mittel des Staats ist. Die tun so, wie wenn die Demokratie das Herz des Staats wäre. Dabei kennt jeder, der mal eine Verfassung gelesen hat, Notstandsgesetze, in denen steht, der Staat ist zu retten, wenn die Demokratie versagt. Also da merkt man, die Demokratie ist nicht der Zweck des Staats, sondern ein Mittel des Staats. Die tun so, wie die Demokratie, nämlich der Kommunikationsprozess zwischen oben und unten, wäre der Zweck des Staats. Und auf den beziehen sie alles, von dem leiten sie dann alles her. Und damit haben wir jetzt eine Definition von dem quasi verkehrten Blick auf die Welt, mit dem die an die Sachen herangehen. Mit diesem Blick auf die Welt kann man jetzt dann durchaus wissenschaftlich kritisch werden. Ja, ich erinnere mich noch von Habermas, ja, kennt ihr den, ist ein berühmter Name, ein Philosoph, aber der war in allen Fächern ein bisschen aktiv. Der hat in den 70ern ein Buch geschrieben über Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Also so eine Buchüberschrift muss man sich mal vorstellen. Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Da denkt man sich, welche Sorgen hat dieser Mann? Also der Spätkapitalismus hat Legitimationsprobleme oder schafft dem Staat Legitimationsprobleme. Eine interessante Idee. Da denkt man sich jetzt alles von der Legitimation her und sagt, weil der Spätkapitalismus die Hoffnungen der Menschen so enttäuscht, wird es immer schwerer für den Staat, sich zu legitimieren. Jetzt kritisiert der Habermas die kapitalistische Wirtschaft als eine schlechte Bedingung für den Staat, sei Harmonie mit seinen Untertanen herzustellen. Also wichtig ist, dass man sich das klar macht, das ist sehr schwierig, wenn man Wissenschaften kritisiert. Es ist sehr schwierig, sich klar zu machen, was da so verkehrt ist dran. Denn das Verkehrte besteht nicht darin, dass sie eine Sachaussage machen, deren Gegenteil ich behaupten würde. Die sagen nicht, die sagen nicht, es gibt keine Staatsgewalt über die Menschen. Wäre ja auch verkehrt. Falsche Wissenschaft, falsche Theorie besteht nicht darin, dass man eine überprüfbare, stofflich gehaltvolle Sachaussage macht, der man so leicht die Negation entgegenhalten könnte. Das ist ganz was anderes, das ist ein verkehrter Blick drauf. Also die sagen zum Beispiel, ich befasse mich mit den Kohäsionsfonds der Europäischen Union und erkläre dir, dass Regionen mit Swing Voters durch das Lobbying, das sie bei dem nationalen Government hinbringen, die Regierung dazu bewegen, dass sie die Gelder, die sie aus Brüssel kriegt, vermehrt in die Ecke leitet. Diesem Satz kann man nicht mit einer einfachen Negation entgegentreten und sagen, nein. Das Verkehrte an dem Ding ist, wofür man sich interessiert, also welchen Blick man auf die Sache wirft, was man für das Wesentliche hält, was man an der Sache zu bemerken, meint bemerken zu sollen. Also deswegen, wir haben es an der Universität mit Weltanschauungen zu tun, mit einer Weise auf die Dinge zu blicken. Und das ist das Verkehrte. Und so leicht bringen die es nicht zu Hauptsätzen, von denen man sagen könnte, das Gegenteil ist richtig. Also ich habe jetzt da viel erläutert, indem die verschieben das ganze Thema. Vom Staat wollen sie nichts wissen, aber von den Problemen, dass er beim Volk Zufriedenheit stiftet, schon. Herrschaft erklären wollen sie nicht, aber die Probleme, dass die Herrschaft Gefolgschaft findet, die kennen sie. Und über die reden sie dann. Und da gehen sie sogar so weit, da sind sie dann ganz parteilich auch. Sie sind dafür, dass es gelingen möge, das Verhältnis von oben und unten. Und kritisieren Staaten, die das nicht hinkriegen, so sehr, dass sie am Schluss sogar mal sagen, der hat verdient, reformiert oder gar umgestürzt zu werden, denn der hat kein gutes Verhältnis zu seiner Basis. Aber wie gesagt, das ist der Hammer an dem Zeug ist immer dieser verkehrte Blick drauf. So, ich bin jetzt fertig. Mehr will ich zu dem Thema Politologie nicht sagen. Jetzt sagt ihr, Fragen ist jetzt ja nicht vorgekommen bisher, war nicht ermuntert worden, ist auch okay so. Überlegt euch, wir werden jetzt ja so schnell nicht rausgeschmissen, überlegt euch, ob ihr irgendwas weiter diskutieren wollt. Vielleicht kennt auch jemand das Fach anders, als ich es darstelle, das ist ja immerhin möglich. Ich suche mir natürlich auch irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Büchern. Jemand anders kennt andere Bücher. Ob das charakteristisch war, was ich erzähle, ist durchaus prüfbar. Also das muss man schauen, ob jemand, wenn er sagt, er kennt das Fach sowieso ganz anders, ob man dann sagen kann, nein, da finden wir dasselbe schon wieder. Oder ob man zugeben muss, das ist wirklich was anderes, dann war mein Zeug nicht repräsentativ. Dann gilt es halt bloß für die Zitate, die ich vor mir hatte. Sollen wir die Frage wirklich ernst nehmen, gibt es den Staat? Gibt es den bürgerlichen Staat? Gibt es die Bundesrepublik Deutschland? Aber irgendwann, Entschuldigung, ich möchte nicht beleidigend sein, aber es gibt Fragen, die haben was Absurdes. Gibt es das Pult vor mir? Also das ist mal sicher. Gibt es das Finanzministerium in der Dingsda-Straße? Also heute schon. Es genügt uns, es würde doch genügen, also wenn wir sagen heute schon, dann wird es uns doch genügen zu sagen, naja, wir befassen uns ja mit dem heute. Und dann, und die ganzen Beamten drin und alles das, das gibt's alles, also das Gemäuer gibt's und sonst? Gut. Kann man das vielleicht auf irgendeiner Ebene heben, wo man sagt, das ist diskutierbar? Weil ansonsten habe ich den Eindruck, es hat was Absurdes über eine Geschichte, mit der alle Menschen dauernd befasst sind. Sie kriegen vom Finanzamt ein Schreiben, dass sie ihre Steuern zahlen sollen. Sie kriegen von der Wehrbehörde Einsatzbefehl. Sie kriegen von der Schulbehörde gesagt, dass ihr Kind jetzt alt genug ist, jetzt muss es in die Schule. Dann ist es in der Schule, dann will es in die nächste Schule. Dann kriegt es von der Schulbehörde gesagt, in die darf es nicht. Ist das alles unbekannt? Nein, das ist ja alles klar. Auf der Ebene der Tageserfahrung kennt es jeder und hat keiner jemals die Frage, ob es das gibt. Na, das sagen wir doch bloß, na, dann wollen wir uns erklären, wofür es das gibt und wie das zusammenhängt, was wir da alles als eine disparate Erfahrung von staatlichen Behörden und staatlichen Aktionen zur Kenntnis nehmen. Ja gut, da kann man vielleicht eher noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so zusammenbringe, was ich fragen oder sagen wollte. Also einmal würde ich sagen, dass ich eigentlich viel von den Ausführungen folgen konnte. Also gerade was Sie mit der Mythologie gesagt haben, dass Sie sozusagen den kritischen Gehalt verlieren. Also da kann ich ganz vieles nachvollziehen. Deshalb wollte ich gar nicht jetzt unbedingt darüber reden, sondern ich wollte, was Sie zum Staat und den Bürgern sozusagen gesagt haben. Das wollte ich jetzt fragen. Und zwar, also wenn ich das richtig verstanden habe, war ja eine Ihrer Grundthesen, dass Sie so eine Art Gegensatz da aufgemacht haben. Also sei es in Interessen oder was. Und da kann ich auch vieles nachvollziehen, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, dass es teilweise nicht ganz so einfach ist. Zum Beispiel haben Sie gesagt, dass der Staat erschützt erst überhaupt reinbringt in die Gesellschaft. Da stimme ich Ihnen auch teilweise auf jeden Fall zu, aber andererseits glaube ich, ist es zum Beispiel nicht ganz so einfach. Also zum Beispiel Eigentumsinteressen oder so, die sind jetzt nicht nur noch nicht vom Staat delegiert, sondern die kommen auch vom Individuum. Oder zum Beispiel diese Kriegssache des Militärs. Gerade jetzt haben wir ja das Problem der Terroristen zum Beispiel. Das ist ja eindeutig nicht staatlich, sondern es sind ja Individuen, die das machen. Und da kann man ja dann schon sagen, oder zumindest ist es da schwieriger, dagegen zu argumentieren, wenn Leute sagen, okay, der Staat hat verschiedene Nachteile, aber er ist sozusagen das geringere Übel. Er kann es zum Beispiel noch gewährleisten, uns gegen gewisse Sachen zu schützen. Besser ist andere Sachen machen. Er ist nicht ohne Nachteil, aber im Willen hat viele Sachen besser. Und deswegen fand ich es dann auch am Anfang so ein bisschen einfach, sagen, gegen den Staat zu argumentieren mit Hobbes. Ich glaube, dass okay, sind ja noch weitergegangen mit Dorf und so, aber also zum Beispiel mit Hobbes, glaube ich, würde niemand mehr so unbedingt noch den Staat oder die Demokratie verteidigen. Das würde, sondern, aber das ist auch kein Wunder, weil Hobbes war ja kein Demokrat. Genau. Der hat den Staat für nötig erklärt und das Argument wird immer noch hochgehalten, dass er den absolutistischen Staat für nötig erklärt hat. Das wird nicht mehr hochgehalten. Ja, der Staat noch schafft, als Großorganisation das aufrechtzuerhalten, was im Kleinen nicht mehr gehen würde. Und dann, das ist die eine Frage, ob das jetzt ein bisschen vereinfacht finde. Und die andere Frage ist die, dass ich einfach glaube, eben weil es nicht ganz so einfach ist, ist es einfach so, dass die Leute das auch größtenteils schon so wollen. Ich glaube, dass da auch Interessen gesetzt sind, natürlich. Und diese Staatsvision, das stimmt auch, aber es geht nur die eine Richtung. Ich glaube, dass viele Leute einfach, denen geht es nicht unbedingt darum, partizipieren wollen, sondern diese Fragen stellen sich teilweise gar nicht. Sondern wollen zum Beispiel ein gewisses Niveau halten, dass sich an Sachen, die sie sich kaufen können oder so. Und da glaube ich, dass es wahrscheinlich in der bestehenden Ordnung auch weit halbwegs am besten geht. Das war also ein bisschen langsam voran. und die man auch damit also kritisch gesehen wurden, dass die zum Beispiel nicht mehr da sind. Es waren Verbesserungen eintritt für die Menschen. Das glaube ich zum Beispiel teilweise auch nicht. Also bei basisdemokratischen Abstimmungen oder sowas, da teilweise zum Beispiel rauskommt, dass es noch mehr daneben als Ich sage mal schnell was zu dem Argument von da oben. Ich habe es immerhin es war noch bei dem ist der Staat was Reales, ja. Immer noch am besten verstanden, den kann man denn überhaupt sich oder der Staat getrennt von den Menschen, die ihn machen. Ja, das war doch ungefähr der Gedanke, oder? Mich wirklich hat, jetzt verstehe ich es wieder schlechter. Vorhin habe ich das so aufgefasst als so ein theoretisches Problem. Kann man denn den Staat als eine selbstständige Sache, als eine Objektivität auffassen, getrennt von den Leuten, die ihn machen? So, und dann würde ich erst mal sagen, ja, selbstverständlich, das ist gerade in den modernen Staaten auch richtig organisiert und niedergelegt. Wie sehr die Politiker ersetzbar sind, merkt man bei jeder Wahl. Da kommt einer hin und dann wird er wieder weggewählt und dann macht es der Nächste und er macht im Grunde dasselbe. Und was macht er? Er übt das Amt aus, das seine eigene Definition hat. Und das Amt, das steht in der Verfassung und die ganzen Organe der Verfassung existieren. Und da kann man immer mit gutem Recht sagen, ja, wenn die Menschen sich nicht mehr finden würden, die diese Ämter ausüben wollen, dann würde der Staat untergehen. Gewiss. Wenn die Menschen sich nicht mehr finden würden, die gehorchen, die sich den Staat bieten lassen, die sich nach seinen Gesetzen richten, würde er auch untergehen. Gewiss. Der Staat ist ein Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen. Insofern, ohne die geht's nicht. Dennoch, die moderne Herrschaft ist eine unpersönliche. Schröder war nicht der persönliche Sklavenhalter, wie meinetwegen irgendein Pharao gegenüber anderen Leuten gewesen sein mag. Er war nur Kanzler, er hat nur im Rahmen der von ihm abtrennbaren, niedergelegten Kompetenzen Macht ausgeübt. Und das zeugt alles davon, wie abtrennbar von den Einzelnen das ist. So, das war jetzt bloß ein Beitrag zu dem Thema. Objektiviert. Ja, dieser Staat ist so objektiv, dass er das Personal jederzeit austauschen kann. Jetzt ist hier die Beiträge. Das war ja viel auf einmal. Insofern muss ich jetzt schauen, dass ich drei Sachen rausgreife. Und zwar das eine, das mit der Staat ist das kleinere Übel. Wollen wir uns mal darauf verständigen, dass das Argument verboten ist. Ja, in aller Freiheit. Das Argument des kleineren Übels ist so ein übles Argument. Deswegen. Weil jemanden, der ein Übel benennt, kriegt gesagt, ach, konzidiere ich dir sofort. Übel, klar, Logo, mitgemacht. Aber es ist doch das kleinere. Und mit dem Einwand des kleinere Übel ist jedes Übel eingekauft und die Befassung mit was ist dran übel ist ersetzt durch den Vergleich, ich könnte mir noch was Schlechtes denken. Jetzt nehmen wir uns halt des Schlechten an, das mit dem Übel in der Welt ist und befassen uns nicht, betätigen nicht tröstliche Vergleiche. Die sagen, wenn ich mir jetzt noch was Schlechtes denke, dann ist das doch schon wieder relativ gut. Gut, also das war das Erste, ja? Okay, dann haben Sie mich jetzt gesagt, das war eine Wortwahl. Dann war ich halt ein bisschen anders. Ich glaube, dass einfach ist dann sozusagen die Leute, also angenommen, man würde sich jetzt jemanden vorstellen, der darüber nachdenkt. Ja? Und der sagt sich dann, dann kann ich mir vorstellen, dass viele einfach sagen, mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt politisch oder denke, dafür sorgt der Staat. Okay, dafür muss ich auch Partizipation zu verwenden. Das ist halt der Nachteil. Aber das andere, dafür sorgt der. Deshalb. Aber jetzt sieh mal, das ist doch keine Beschreibung der Gegenwart. Die Beschreibung der Gegenwart heißt, die Leute, die alle gerne irgendeinen Standard halten würden, bei Einkommen, bei Rente, bei Lebensstandard, bekommen von der Regierung gesagt, der ist nicht zu halten. Aber ich dachte, Sie meinen allgemeinen Staat, zum Beispiel den wir in den 70er Jahren sozusagen aufsetzen. Ja, aber dann kann ja der Standpunkt, ich möchte einen Standard halten und das deswegen, und wenn der Staat es gewährleistet, bin ich für ihn. Das kann die allgemeine Kategorie nicht sein. In den 70er Jahren konnte man sich vielleicht diese Vorstellung machen. Aber wenn die Bürger heute immer noch keine Revolution auf die Fahnen schreiben, dann kann das nicht der allgemeine Standpunkt der Staatsbürgerlichkeit sein. Gut, mal vielleicht gleich weitergemacht in dem Ding. Ich muss nochmal auf den Grund, den habe ich heute in dem Vortrag öfter drin gehabt, noch was sagen. Es ist so die Gedanken, der Staat kann den Konsens besser wahren, war auch vorhin in dem Beitrag drin gewesen. Er kann für eine gewisse Einheitlichkeit sorgen. Ja, er hat oben gesagt, für eine gewisse Gleichheit. Auch da möchte ich gleich dazu sagen, stimmt denn das überhaupt? Sorgt denn der Staat für die Gleichheit der Bürger? Ja, die Gleichheit als Wähler, die Gleichheit vor dem Gesetz vielleicht. Aber die materielle Gleichheit, da wird überhaupt nicht dafür gesorgt. Im Gegenteil. Da sorgt ja gerade die staatliche Ordnung für außerordentlich ungleiche Lebenslagen. Aber jetzt nochmal zu dem... Also das stimmt nicht, weil es die eine Ecke. Aber nochmal der Gedanke, ist die staatliche Gewalt nicht doch, ja, ist die nicht doch nötig und nützlich für die Wahrung eines gewissen Konsens zwischen den Menschen, für die Wahrung des Friedens, ist ja doch eine Fassung für Frieden, und für die Wahrung einer gewissen Existenzgrundlage der Bürger im Land. Ja, jetzt dürfen wir wieder dran denken, die Arbeitslosen haben keine besonders gute Existenzgrundlage, aber lassen wir es mal dahingestellt. Da muss man zwei Fragen stellen. Die eine, wodurch sorgt denn eigentlich dann der Staat für den Frieden und wodurch sorgt er für die Existenzgrundlage? Letzten Endes, indem er die Herrschaft des Rechts, und es ist gleich die Herrschaft des Eigentums, erzwingt. Dadurch sorgt er dafür. Und das ist immer bei Hobbes, das ist immer derselbe Gedanke wie der vorhin bei Hobbes. Man denkt sich die Menschen als Privateigentümer. Also als welche, die sagen, was mir gehört, darüber habe ich ausschließliche Verfügung, das ist das Reich meiner Willkür. Und was dir gehört, da darf ich nicht hinfassen. Und jeder braucht aber und will das Eigentum des anderen. Er braucht es. Ganz primitiv in dem Sinn, der Bäcker bäckt die Brötchen und der Schuster besohlt die Schuhe. Und der Schuster braucht die Brötchen des Bäckers. Als Eigentümer hat er, was er hat, aber brauchen tut er das, was der andere hat. Und deswegen ist der Zugriff auf fremdes Eigentum überhaupt der ganze Witz der Eigentümergesellschaft. Und jetzt gibt es eine staatliche Pflicht. Zugriff auf fremdes Eigentum ist nötig und soll sein. Aber es soll sein unter Anerkennung des fremden Eigentums. Und es ist überhaupt dasselbe wie die Menschen dazu zwingen, dass sie mit Eigentum wirtschaften. Also der Schutz des Eigentums ist dasselbe wie die Verordnung des Eigentums. Das heißt, so ist die Vorstellung ja unbestreitbar, dass eine Eigentümergesellschaft ohne Staat nicht existieren könnte. Das ist vollkommen klar. Aber das ist ja bloß eine andere Fassung dafür, dass die politische Herrschaft im Kapitalismus Eigentum erlässt, verordnet und dann das, was sie verordnet, die Staatsmacht, das schützt sie. Jetzt muss ich noch mal was zum Eigentum sagen. Das habe ich vorhin im mündlichen Gespräch da bei dem während des Krachs gesagt. Ich weiß nicht, ob zu dir oder zu wem anders. Bei Eigentum denkt jeder an das Zahnbürstchen, das man selber hat und an die Scheibe Brot, die man isst und an das Bett, in dem er schläft. Das ist aber nicht der ökonomische Witz des Eigentums. Das ist, sobald es genug Zahnbürstchen gibt, will sowieso, dass das ich benutze, kein anderer haben. Und die Scheibe Brot, die ich esse, kann auch kein anderer essen, das geht gar nicht. Das hat nichts mit der Rechtsordnung zu tun. Das liegt daran, dass das Brot verzehrt wird und wenn ich es esse, ist es kein anderer. Ökonomisch interessant ist die Kategorie des Eigentums dort, wo es das ausschließende Verfügungsrecht des Individuums über Dinge und über einen Bereich von Dingen verordnet, die das Individuum nicht braucht, die aber andere brauchen. Erst dort kriegt Eigentum seinen ökonomischen Reiz. Sonst fällt Eigentum mit Besitz zusammen, fällt zusammen damit, ja, was ich verzehre, muss ich haben. Worauf ich mich drauflege, das muss mir zur Verfügung stehen. Aber Privateigentum ist ganz was anderes. Privateigentum ist eine politökonomische Definition der nützlichen Dinge der Welt. Grund und Boden ist der Anfang und dann alles andere, was jemals produziert worden ist. Eine politökonomische Definition. Es ist nämlich die Definition, ich hab's und andere brauchen's und deswegen kann ich, wenn ich die Ausschließung der anderen aufhebe, also wenn ich die ranlasse an das, was mir gehört, von ihnen einen Dienst dafür verlangen. Eigentum wird produktiv, weil andere es brauchen und ich von den anderen einen Dienst verlangen kann, wenn ich es ihnen lasse. Das ist schon das Primitivste beim Tauschen. Der Bäcker bäckt das Brötchen und er gibt es nicht her. Aber er gibt es her, wenn er Geld dafür kriegt. Aber viel interessanter ist es noch, wenn ich riesige Ländereien habe oder wenn ich eine Fabrik habe. Dann habe ich die Produktionsmittel, die andere brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dann ist in meiner Macht, die anderen ranzulassen an die Arbeitsmittel oder sie nicht ranzulassen. Und weil das in meiner Macht liegt, verlange ich von denen, dass ihre Arbeit erstmal mir nützt, ehe sie ihnen nützt. Ist klar, was ich damit sagen will. Privateigentum ist die Rechtsform des Kapitalismus. Privateigentum ist die Grundlage von Ausbeutung. Und weil dem so ist, ist die Definition der nützlichen Dinge auf der Welt und der Reichtumsquellen als Privateigentum natürlich die Installation eines riesigen Interessensgegensatzes unter den Leuten. Also das installiert den Interessensgegensatz. Insofern ist der Staat kein Reagierender, der den Interessensgegensatz vorfindet und sich dann darauf bezieht. Den Interessensgegensatz kann es nämlich ohne die staatliche Gewalt, die sagt, das gehört dir, das gehört dir, gar nicht geben. Die staatliche Gewalt installiert den Interessensgegensatz. Und wenn er eine Vorstellung dafür braucht, weil so leicht ist es ja nicht. Wir leben jetzt schon, also im Westen lebt man jetzt schon, solange man lebt, in einem fertigen Kapitalismus. Und da sagt der Staat nicht, das gehört dir, sondern das gehört schon immer irgendwem und es steht im Grundbuch, wem es gehört. Aber schaut mal in die Länder, die den Kapitalismus erst in den letzten 15 Jahren installiert haben. Da hat die Staatsmacht gesagt, das gehört dir und euch gehört überhaupt nichts. Anders geht es gar nicht. Diese Zuweisung von Eigentum, ja, was jetzt rückblickend als Raubprivatisierung in Russland besprochen wird, ja, was war das anders als das mit der staatlichen Gewalt, irgendwem die Verfügung über dieses Ölkombinat zugesprochen worden ist und anderen die Verfügung darüber entzogen worden ist. Und das ist eine schöne, für die Vorstellung eine schöne Erklärung dessen, dass Eigentum ein Produkt der Staatsmacht ist und nicht die Staatsmacht ein Notbehelf auf der Basis des Eigentums. Also, ohne Privateigentum an Produktionsmitteln braucht es nicht die dauernde Beaufsichtigung des Volkes darauf, dass es sich nicht an irgendwas vergreift. Würde produziert werden im Interesse derer, die die Arbeit machen, dann bräuchte man die Leute nicht von den Produkten fernhalten. Eben mit dem Wort, das gehört ihr nicht. Dann wären sie ja für die Leute da, dann könnten sie sie ja wegtragen. Dann bräuchte es auch nicht die dauernde Verhütung von Kriminalität, weil das Problem existiert erstmal nicht und dann vielleicht in ganz geringem Umfang. Von wem soll er fortgetragen werden? Vom Einzelnen. Aber das bleibt ja immer wieder dasselbe. Wenn man an die Schraube denkt, die jemand aus der Fabrik wegträgt, dann muss man schon sagen, ach Gott, dann sollen sie genug Schrauben machen, wenn die Schrauben brauchen. Ist ja gleichgültig, welchen Distributionsweg man nimmt. Entweder man legt sie in ein Magazin oder der nimmt sie aus der Fabrik mit, dann muss man halt in der Fabrik mehr Nachschub beschaffen. Die Schraube wird gebraucht. Das wäre kein Problem, da muss man halt genug davon herstellen. Wenn man natürlich meint, einer trägt die Fabrik weg, dann redet man über was anderes, dann redet man nämlich produziert sich ja nicht von alleine. Nein, die muss produziert werden, ist ja klar. Genau. Also das würde ja voraussetzen, dass beliebig viele Ressourcen für diese Schrauben haben. Aber jetzt bleibt ja das Problem, dass es Eigentum gibt, das ist ja auch kein binär kapitalistisches Problem. Oder vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, aber ich habe jetzt das Gedankenexperiment aus folgendem Grund angestellt, weil kollektives Eigentum, wenn man die Redeweise mitmachen will, weil man kann sie auch einfach streichen und sagen, die nützlichen Dinge, die Produktionsmittel muss eine Gesellschaft sich halt hinstellen. Und dann muss sie sie benutzen. Und wenn sie vernutzt sind, müssen sie wieder ersetzt werden. Und sonst ist eigentlich gar nichts vonnöten. Jetzt die Vorstellung, das ist dann kollektives Eigentum im Unterschied zu individuellem. Lebt er schon von der Vorstellung, man muss die Leute daran hindern, dass sie sich des kollektiven Eigentums bemächtigen. Also man denkt halt an die Notwendigkeit eines Ausschlusses. Und da hat... Ja, das ist Ausschluss, das darfst du nicht nehmen. Ausschließen. Ja, aber das hat ja den Zweck, dass es eben alles zur Verfügung steht. Also ich vielleicht ist mir das einfach alles auch zu abstrakt. Ich sehe nicht, wie das sonst organisierbar wäre. Also Sie sagen, das muss eben produziert werden und alles gut. Aber das, wie soll das funktionieren? Das ist mir noch nicht ganz klar. Wir brauchen noch eine Schraube, dann ist doch genau der Zweck erfüllt, wenn er sich den nimmt. So, dann hat man eher ein Problem, reicht es jetzt aus? Und dann hat man nicht die Lösung, beschützt man das kollektive Eigentum. Und dann schafft man sich genug davon rein, so, das produziert man nicht davon. Ja, also man kann es auch einfach umformulieren und sagen, dass man einfach nur Produktionsbedingungen gewährleistet. Also man muss ja gar nicht mal unter dem Aspekt nehmen, was Leute und was wegnehmen. Aber wenn man in einem komplexen System lebt, dann kann man ja nicht sich darauf verlassen, dass das alles sich von alleine organisiert. Hat ja auch niemand gesagt. Ja. Wenn man vor allem, also wenn man noch mit zu hohe Ansprüche einfach im Einzelnen, weil es muss da ja auch sozusagen Sachen geben, die eingehalten werden, sei es nur um es herstellen zu können. Und wenn sie da irgendwie Leute nicht dran halten, kann es selbst halt sehen, das ist dann schon irgendwann nicht mehr geht. Also wenn man andere Leute fragt, was machen die Konflikte, die nicht aus sozialen Sachen entstehen? Ist das nicht ein bisschen nur jetzt zu ökonomistisch oder zu ökonomisch sozusagen gedacht? Was machen die mit Gewaltkonflikten, die nicht entstehen, weil irgendjemand weniger hat, als das andere auseinanderzubringen? Wie viele Gründe für Verbrechen gibt es eigentlich? Also Eigentum, eins. Ehre. Politik selber, Attentat und so weiter. Ja, Eifersucht, wo gehört denn die hin? Ja, eben, also Eifersucht ist ja selber eine Form von, ein bisschen eine verwandelte Form von Eigentum. Einer ist einfach nicht bereit zu akzeptieren, dass der andere Mensch ihm nicht gehört. Ach, ihr seid immer, also das finde ich immer ganz ulkig. Schau mal, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen sogar den Blödsinn einsehen, der ihnen hier verordnet wird. Wo tatsächlich, man kann ja auch so sagen, die Leute in Verhältnissen leben, die vielen, die der großen Mehrheit nicht besonders nützlich sind. Einer Minderheit schon sehr. Und trotzdem entwickeln die Leute eine Verantwortung und ein sittliches Bewusstsein, was sich gehört. Das war vorhin in der Rede drin, im Grunde sind sie doch für den Staat. Ja, es stimmt. Wir leben in einer Welt, in der die Beherrschten für die Herrschaft sind. Das ist übrigens, das sind historische Neuheiten. Ganz so neu auch wieder nicht, aber... Mhm. Wo Überraschung, Überraschung rauskam, dass die Nazis natürlich das schon 1935 genauso gut gekonnt haben, wie sie da waren, für heute. Was, und die haben auch gesagt, du bist Deutschland? Ja. Na, no, das hätte der Werber wissen müssen. Es ist blamabel. Aber es ist auch konsequent, weil sich mit einem Gemeinwohl zu identifizieren, von dem man gar nichts hat, das kann man in einer Demokratie genauso gut blöd, wie man das ja. Und vor allen Dingen der Versuch, ohne Zwischenglied die Identität zu beschwören. Ja, da kommt nichts mehr von, weil du was davon hast. Ja, also du bist Deutschland. Die Gleichung, da kommt nichts mehr, weil du was davon hast, weil es sich für dich rentiert. Sondern einfach die Identität ohne Vermittlung, ohne Bindeglied. Ja, da kommt nur noch nacktes patriotisches Gefühl raus. Klar, dann kommt halt Hitler raus, das passt schon. Gehen wir wieder weg von dem Fall da. Ich wollte noch was zu dem Gedanken da oben sagen. Die moderne Herrschaft, und da fällt der Faschismus absolut drunter, hat es hingekriegt, dass die Untertanen, sie heißen ja auch gar nicht mehr richtig Untertanen, dass die Regierten, die Objekte der Macht, für sie sind. Ja, das ist was Eigentümliches. Das hat es in früheren Gesellschaften nicht gegeben. Hängt übrigens auch damit zusammen, dass Herrschaft und Nutznießer getrennt sind. Die Herrschaft liegt in der Hand vom Schröder. Die Nutznießer sind die Aldis und die, halt die großen Eigentümer. Das ist ein wichtiger Punkt. Wären die Aldis an der Regierung, da wird mancher sagen, na, die regieren ja bloß, um mich auszubeuten. Die benutzen die Macht, um mich in meiner Rolle zu halten, die ich ihnen dienend gegenüber habe. Aber die Trennung von Herrschaft und herrschender Klasse, die ist eine moderne Errungenschaft. Die ist wichtig und die ist absolut nötig dafür, dass die Untertanen die Sache, ja quasi die Herrschaft, als auch eine Existenzbedingung von sich begreifen. Und da komme ich jetzt nochmal zu meinem Demokratiezeug zurück. Es ist eigentümlich. Stell den Menschen in Verhältnisse, wo er Eigentümer sein muss. Ja, du bist kein Sklave mehr. Ja, und die ganze Politologie lebt doch auch von dem historischen Vergleich. Gott sei Dank sind wir keine Knechte mehr, sondern freie Bürger. Du bist kein Knecht mehr, du bist kein Sklave mehr, du bist frei. Hat den einen Ton. Du darfst deine eigenen Interessen verfolgen, mit den Mitteln, die du eben hast. Hat den anderen Ton, jetzt musst du aber auch schauen, wo du bleibst in der Konkurrenzgesellschaft. Wirf den Menschen in diesen Lebenskampf. Schlag dich als Eigentümer durch die Welt, wuchere mit den Pfunden, die du hast. Schau, dass du es so weit bringst in der Konkurrenz, wie es geht, aber du musst es auch bringen in der Konkurrenz, sonst gehst du unter. Der Mensch, der das als Lebenschance, als Existenzbedingung nicht verschmäht und sagt, so ein Scheiß, sondern der das ergreift, und erstmal muss es jeder ergreifen. Ihr ergreift, indem ihr studiert und euer verkaufbare Arbeitskraft aufwertet und nächstens besser antreten könnt als einer, der bloß Hauptschule hat. Und wenn ihr dann einen Beruf habt, dann seid ihr dabei, euren Bedarf nach Geld, denn den Bedarf hat man in dieser Welt, euren Bedarf nach Geld zu befriedigen, indem ihr zu Geld zu verdienen versucht. Wirft den Menschen in diese Existenzbedingung. Und er lernt wegen der Existenzbedingung, in die er geworfen ist, die Rechtsordnung zu schätzen. Der Hammer ist, stell ihn raus aus der Welt. Stell ihn die Frage, möchtest du gerne für Kapitalisten arbeiten? Einmal einfach so gefragt. Wird mancher sagen, eigentlich eher nicht. Aber stell ihn in die Welt und sag, du darfst für dich selber sorgen. Mach das Beste aus dir, was geht. Bewirb dich, verdien Geld, konsumiere, wenn du das erstmal verdient hast, dein Geld. Dann sagt jeder, ja, dann hänge ich davon ab, dass andere mein Eigentum respektieren. Dann bin ich im Prinzip für die Rechtsordnung, vor allen Dingen dann, wenn sie gegen andere zuschlägt. Wenn sie anderen den Respekt vor meinen Rechten aufnötigt, dann bin ich für die Rechtsordnung. Insofern hast du Erfolg, dass, weil sie alle Privateigentümer sind, zwar die meisten Privateigentümer, die nichts besitzen, aber formell Privateigentümer, welche, die als Privatsubjekte in der Welt sind, Geld brauchen, Geld akquirieren müssen und Geld ausgeben. Deswegen sind sie im Prinzip für einen Staat zu gewinnen. Sonst ging es gar nicht. Dass sie das sind im Prinzip, ist aber noch nicht das letzte Wort. Denn alles, was der Staat macht, gibt ihnen laufend Gründe, sich zu fragen, ob sie nicht eigentlich doch aufs falsche Pferd sitzen. Die tägliche, dass man den Staat bejaht als, ja, wie heißt es, Rahmenbedingung, als rechtlicher Rahmen der eigenen Betätigung als Privatsubjekt. Dass man den Staat in der Rolle bejaht, ist eine Sache. Aber er schlägt ja nicht bloß gegen die anderen zu, indem er deren Übergriffe auf mein Eigentum verhindert. Er schlägt ja auch gegen meine Interessen laufend zu, indem er die Betätigung meines Eigentums beschränkt, behindert, manchmal verhindert, indem er mir Geld wegnimmt. Und in der Hinsicht ist man eigentlich nicht so sehr für den Staat. Und deswegen braucht es die Demokratie, braucht es diesen Kommunikationsprozess von oben und unten, dass den Leuten laufend erklärt wird, warum, wenn der Staat was gegen sie macht, das doch was für sie ist. Ja, und so absurd es klingt, die Leute werden immer an ihr Grundja erinnert, an die Existenzbedingung erinnert, ihr braucht doch diese Ordnung für euer Dasein als Privateigentümer. Ihr braucht, dann müsst ihr euch auch den Preis der Ordnung gefallen lassen. Das nimmt nie was davon weg. Das kann auch gar nichts davon wegnehmen, dass der Staat die Menschen beschränkt, dass er ihnen Lasten und Pflichten auferlegt. Nimmt nichts davon weg. Und dennoch, es ist die Weise, wie sie zum Akzeptieren der Pflichten gebracht werden, dass man sie an die Abhängigkeit von der Ordnung erinnert, in der sie stehen. So, das war jetzt eine lange Rede zu der Demokratie, mit dem Hauptziel zu sagen, der Gedanke, immerhin, der Staat stiftet ein bisschen Konsens und ein bisschen Frieden zwischen im Prinzip gewalttätigen und feindseligen Menschen. Ja, und das ist eigentlich der Gedanke vom Hobbes, der ganz heute am Anfang dran war. Dieses ganze Ding ist erzählt worden, um zu sagen, der Staat stiftet nicht den Frieden zwischen den eigentlich feindseligen Menschen, sondern vorher stiftet er die Feindseligkeit zwischen ihnen. Er stiftet die Feindseligkeit sowie die Beschränkung der Feindseligkeit. Jetzt habe ich in dem ganzen Hin und Her den Zettel verräumt. Also wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, ist es okay. Na, haben wir eine Menge. Ja, bitte. Ich habe viele nicht genannt. Die allermeisten habe ich nicht genannt. Ja, aber es ist natürlich auch der, also den Staat, der sozusagen ja. mit der negativen Menschenbildung begründet und den Menschen als Wolf von den anderen darstellt, ist klar. Das kann man sehr schnell, das ist sehr negativ ansehen. Da braucht man viele, also, sich damit was unterhalten. Es ist so, dass ich versucht habe, also ich Schwierigkeiten, so ein bisschen einzuordnen, ihre Argumente. Ja, weil es ist klar, man kann, es gibt sehr viele Widersprüche und sie versuchen die Widersprüche von bestimmten Standpunkten zu sehen. Und also ich kann vieles mitteilen, aber das Problem ist ja gegenüber. Ja? Und das ist das Hauptproblem. Zum Beispiel, Sie haben oft von Staat gesprochen und Herrschaft, aber Sie haben nicht von Macht gesprochen. Und das Problem, eine Reduktion von Staat und Herrschaft, geht es auf Macht. Dann ist die Frage, wie man Macht unter Menschen organisiert. Und also ich bin davon abgekommen, dass es sozusagen so friedlich ist. Es gibt friedlich. Ja, friedlich oder dass es keine Gegenpositionen gibt und so weiter. Und die sind nicht nur auf der Basis des Eigentums. Das wäre eine weitere Position, sozusagen, die weiter über sozusagen heutige bürgerliche, kapitalistische Verhältnisse eine andere Gesellschaftsform zu entwerfen, weil darum geht es, so eine Kritik. Und ja, es ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann mitmachen bei dem Entwurf der Kritik, das ist klar, die Widersprüche auch, aber es ist ein Versuch, bestimmte Widersprüche zu vereinfachen, um einen anderen Entwurf als möglich so darzustellen und dafür Schwierigkeiten. Also ich kann vereinfachen und sagen, also von einer linken Position, die ich vertrete und wo ich früher Sachen einfach so was allgemeine Plätze waren, bin ich ziemlich weit habe ich mich davon distanziert und ich sehe kritisch, weil ich da sehr viele Widersprüche sehe. Und es ist natürlich klar, wir müssen jetzt ja lang diskutieren, um die einzelnen Punkte zu. Und das wäre auch unbedingt nötig, weil wir, ohne einen einzelnen Punkt ist es bloß die Dokumentation, dass Sie den Konklusionen halt nicht folgen. Ja. Ja. Es gibt eine Diskussion, Stau seit Jahrzehnten und Um es nochmal deutlich zu machen. Das war vielleicht vorhin, war lange die Rede davon, das ist nochmal wichtig. Selbstverständlich gibt es verschiedene Interessen. Ich habe es vorhin mal gesagt, der eine isst einen Käse, der andere fährt Motorrad. Die Interessen sind verschieden, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also sehen Sie, Sie reden jetzt, jetzt bieten Sie an, es gibt Kollisionen von Interessen. Mag ja sein, mag ja sein. Soll es? Nein, Verschiedenheit reicht mir nicht. Verschiedenheit heißt, der eine will dies, der andere will das und es hat nichts miteinander zu tun und es bestreitet sich auch untereinander nicht. Jetzt, wenn man sagt, es gibt eine Kollision von Interessen, dann ist schon sehr die Frage, was genau vorliegt. Denn es wird sich doch in einer Ökonomie klären lassen, ob man ein Stahlwerk braucht, um mit einer bestimmten Kapazität, um eine bestimmte Kapazität, meinetwegen Autos oder Eisenbahnwaggons zu bauen. Wenn also die Bürger bereit sind zu akzeptieren, dass es in dem Land die und die Eisenbahnwaggons braucht, dann werden sie auch akzeptieren müssen, und zwar richtig aus einer ingenieurswissenschaftlichen Rechnung raus, dann werden sie auch akzeptieren müssen, dass man so und so viel Stahlwerke braucht oder das Stahlwerk in der und der Dimension braucht. Wer da sagt, die Autos hätte ich gern, aber das Stahlwerk nicht, na, dem muss man sagen, guter Mann, so geht das nicht, da täuscht du dich. Das ist schon nötig. Wenn ein anderer sagt, ich heize mit Holz, ich brauche kein Auto, dann muss man ihm sagen, na dann geht dich das Eck weiter gar nichts an. Dann brauchst du aber auch dann nicht dagegen protestieren. Und auf die Weise wird man, und natürlich, es gibt unterschiedliche Interessen, vielleicht gibt es sogar Geschichten, der eine zieht was vor, was dem anderen unwichtig ist und umgekehrt. Nur, man darf doch nicht so tun, als ob eine Nationalökonomie, sagen wir mal von der Wucht der Deutschen, von so einem kleckerles Kram abhängen würde. Was in diesem Land gebraucht wird, steht zu 95% absolut fest. Die letzten 5% sind dann die Modeartikel, die jährlich wechseln und die oben drauf kommen und ob es mal mehr den Zirkus der einen oder den Zirkus der anderen Sorte gibt. Aber ansonsten steht das alles ziemlich fest und ist technisch bedingt. Das ist kein Gegenstand von, welche Präferenz hast du? Bist du für die Wasserversorgung oder mehr für die Stromversorgung? Auf dem Feld gibt's nur Dummheit. Angenommen, da würde jemand was ganz Absurdes wollen. Da gibt's keine ernsten Interessenskonflikte. Und auf der Ebene, wo man ernstlich sagen kann, das ist ein Interessenskonflikt, wollen wir mit unserer freien Zeit, mit der gewonnenen Zeit, lieber mehr Muse haben oder lieber Segelboote bauen. Ja, mit dem Block, da kann man ja wohl wirklich nach Belieben umgehen. Da ist es dann auch gleichgültig. Da kann man eine Abstimmung machen. Da kann man sagen, die Segelboote wollen, sollen sie selber bauen. Da ist es dann ja gleichgültig. Aber ansonsten ist es abseitig zu sagen, in einem Land wie einer großen Ökonomie wie der deutschen, da wären wirkliche ökonomische Grundfragen von der Art, dass man sagen könnte, ich habe da eine andere Präferenz und zwischen den Präferenzen könnte man überhaupt nicht entscheiden. Also entscheiden im Sinn von dem Sprecher nachweisen, dass es in seinem eigenen Sinn ungeschickt ist, das zu wollen, was er will, wenn es wirklich abseitig sein sollte. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Der ganze Gedanke, oder um es nochmal anders zu sagen, es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft einen Interessensgegensatz, der ist systematisch. Die alten Sozialkritiker haben gesagt, antagonistisch. Der ist nicht zufällig, nicht hier und dort, weil einer sich mal was zusammenspinnt und es anders sich denkt. Der ist nichts, was durch einen Kompromiss zufriedengestellt werden könnte, sondern der ist antagonistisch. Und für diesen Interessensgegensatz gibt es diese Herrschaft, die wir kennen. Und für diese Sorte ökonomischer Organisation der Gesellschaft gibt es den von der Gesellschaft abgetrennten, ihr gegenüberstehenden gewaltmonopolistischen Staat. Eine andere Gesellschaft hat erstens, wenn sie keinen antagonistischen Gegensatz einrichtet, zufällige, läppische Gegensätze, auch eventuell Streits um den besten Weg. Aber das sind alles Gegensätze der Art, die haben was Relatives. Sie kennen es selber, wenn Sie mit anderen Leuten auf der Wanderschaft sind, eine Tour machen und der eine sagt, gehen wir links rum, gehen wir rechts rum. Das ist kein antagonistischer Gegensatz, obwohl es erstmal ein Gegensatz ist. Sie werden entscheiden müssen, ob Sie sagen, dann gehe ich eben allein und kümmere mich nicht um euch, oder ob ich sage, ach, in Gottes Namen gehen wir halt deinen Weg. Weil es nicht so ganz entscheidend ist, weil es was Relatives ist. Da passt es auch hin zu sagen, ach, da gebe ich nach. Schade ich mir ja nicht groß. Was ganz anders ist es, wo ein antagonistischer Gegensatz vorliegt. Und nur in der Gesellschaft braucht es die von der Gesellschaft getrennte Staatsmacht, die alle Mitglieder der Gesellschaft, die Reichen wie die Armen, gleichermaßen einer von ihnen getrennten Gewalt unterwirft. Und dieses Verhältnis hat eine andere Ökonomie, in der es anders zugeht, nicht. Das schließt nicht aus. Vorhin hat mich einer gefragt, und was macht ihr mit Verrückten? Das schließt nicht aus, dass man Psychopathen nicht auch wegsperrt. Ist doch klar. Aber niemand wird im Ernst behaupten wollen, diesen Staat gibt es deswegen, damit Psychopathen weggesperrt werden. Gut, es war jetzt ein Versuch, nochmal was zu sortieren. Diese Sorte politischer Herrschaft, die getrennt von den Bürgern, über alle Bürger gleichermaßen die Macht des Rechts verhängt, das gehört zum Kapitalismus und braucht es auch nur wegen ihm und für ihn. Eine andere Gesellschaft muss sich vielleicht auch entscheiden, wie sie mit Streit umgeht. Dann muss sie das eben tun. Aber es ist nicht statthaft, theoretisch, zu sagen, also finde ich den bürgerlichen Staat eine ziemlich gute Lösung für die Probleme, die auch andere Gesellschaften hätten. Das war ja auch nicht ganz gut. Okay. Der Punkt war ja, dass wir Ihnen zustimmen bei der Problemerörterung und wir uns fragen, wie geht es weiter? Also was ist die Alternative dazu? Und was ich vorhin gesagt habe, mit dem das eigentlich schon feststeht, was ein Staat ist. Man muss erst mal ernsthaft sagen, wir sind uns in Wahrheit über die Kritik nicht einig. Es stimmt nicht, dass die Kritik gegessen ist und dann sagt man, um Gottes Willen, wie schaut es denn aus? Aber es geht ja nichts Besseres. Oder wie sollte es denn gehen? So ist es nicht. In Wahrheit wird in den Beiträgen der politischen Herrschaft der Charakter von Problemlösung zugeschrieben für Probleme, die ihr viel allgemeiner, menschheitsmäßiger versteht, als die Probleme oder die der Stoff ist, mit dem die bürgerliche Herrschaft sich befasst. Und nur weil ihr das so seht, sagt ihr, ja, wie werden das eigentlich, wenn ohne diese Grundlage? Ihr lasst letzten Endes nicht gelten, dass es diesen Staat nur gibt wegen der Herrschaft des Eigentums und wegen dem Kapitalismus, der darin beschlossen ist. Das lasst ihr im Grund nicht gelten. Das wird so mitgemacht und gesagt, kaufe ich gerne ein. Und in der Frage, wie soll es denn gehen, kommt auf einmal der ganze antagonistische Gegensatz wieder daher. Aber er hat nichts mehr zu tun mit der Grundlage. Unklar. Ich möchte vielleicht zum Thema eng verknüpft sagen. Erstmal muss es doch möglich sein, dass man sagt, ich sage die Gründe und die Zwecke, die hier herrschen. Und ich sage, und so wie ich sage, kommt auch für alle Beteiligten raus, ist es ablehnungswürdig. Und es muss doch möglich sein, das zu sagen, ohne dass ich gleich sage, wie geht's denn besser. Ach so, Entschuldigung. Okay, jetzt vielleicht die andere Seite, die eine Seite habe ich jetzt gerade gesagt. Ich wollte sagen, man muss kritisieren können, ohne dass man gleich nach der Alternative gefragt wird. Mehr noch, die Kritik muss stehen und gebilligt sein, ehe man überhaupt zur Alternative übergeht. Sonst macht sich der immer lächerlich, der mit Alternativen kommt, weil der andere ja längst noch im Kopf hat, er weiß einen guten Grund für die Welt, wie sie beschaffen ist. Zweitens, und das steckt auch drin, in jeder Kritik hat man über die Alternative auch schon was hören lassen. Das ist jetzt quasi die Gegenbehauptung zur ersten. Wenn ich sage, die politische Herrschaft über die Menschen braucht es, weil sie in die Rolle des Eigentümers verpflichtet sind, weil sie darauf verpflichtet werden, weil sie sich als Eigentümer betätigen müssen und eine Wirtschaft betreiben, die darauf beruht, dann ist irgendwie die These schon klar, ohne diese Sorte politökonomischer Verfassung der Gesellschaft braucht es eine von ihr abgetrennte staatliche Gewalt nicht. Dann braucht es andere Weisen, wie man sich einig wird und wie man mit dem umgeht, dass irgendwem was nicht schmeckt. Aber wichtig war jetzt mein Argument vorhin, die Vorstellung ist schon, dass man eine Gesellschaft einrichten kann, die keinen antagonistischen Gegensatz hat, wo nicht systematisch das Interesse des einen das andere ausschließt. Es bleibt ja immer noch das, was jetzt als Beispiel vorgebracht worden ist. Der eine hat ein Haus, der andere hat ein Grundstück daneben, dann baut er ein größeres Haus, es nimmt ihm Schatten weg, nimmt ihm Sonne weg. So, das mag er nicht. Ja. Was macht man da? Ja, da muss man auch irgendwas machen. Nur, es ist wichtig, antagonistischer Gegensatz braucht die gewaltmäßige Verpflichtung der Menschen auf die Schranken der Lizenz, die sie haben mit ihrem Eigentum und seiner Reichweite. Andere Konflikte. Da muss die Gesellschaft halt damit umgehen, dass die Gesellschaft sich gegenüber einen Staat stellt, dem sie dann gehorcht. Das ist nicht menschennatürlich und selbstverständlich. Es können auch Arbeitskollektive sagen, hey, es war ausgemacht, dass wir von 9 bis 14 Uhr arbeiten und wenn wir das ausmachen, dann musst du auch kommen. Du kannst nicht immer sagen, du bleibst weg, wenn alle kommen. Also bitte. Da gibt es 1000 Formen. Da kann man erzieherisch sein, da kann man bösartig sein und alles. Und es ist alles nicht dasselbe, wie es gibt einen Staat, der mit seinen Gesetzen einer Gesellschaft, die ihre Interessen verfolgt, die Schranken der Interessensverfolgung aufzwingt. Letzteres haben wir hier vor uns. Also es muss erstmal zur Kenntnis genommen werden, dass das dann ganz was anderes ist. Und das darf man nicht über denselben Kamm scheren wollen, indem man sagt, ja gut, aber irgendwelche Kontrollen gibt es doch auch, irgendwelche Konflikte gibt es doch auch. Und letzten Endes ist es doch immer wieder der Weg zurück. Naja, dann ist so viel anders wie jetzt und hier auch nicht. Dann wo ist die große Aufregung? Das muss ja stimmen, bei mir nicht. Ja, ist okay. Wenn es recht ist, machen wir Schluss, ja? Also, ich soll noch ansagen, die Gruppe...